Ihara Keritotal, Schluss ist Schluss, alles andere eine Illusion, kindisch. Auch wenn das Schöne daran ist, dass danach Zentralwort mir kommt, ist eine aufgeklärte Person nur recht mühsam als Selbstmordattentäter zu rekrutieren. Genau solche Freiwillige bräuchte jedoch Generalmajor Pavel Rebelkov, denn er will endlich Erfolge. Die Aktion damals, vor fast genau 3 Jahren, als der ehemalige Regent von Bach, Dr. Leviathan zu Westerburg, aus seinem Amtssitz entfernt worden ist, war sozusagen seine letzte Großtat. Seither läuft es eher schlecht, für den jungen alten Generalmajor, beruflich wie privat. Sein flotter 21-jähriger Rumpf überfordert sein dekadentes Altium mehr und mehr. Seit der Gehirntransplantation damals nehmen seine körperlichen Anormalitäten zu. Er leidet unter unkontrollierten Zuckungen, besonders im Gesicht. Äußerst tragisch für einen zackigen Militär. Unter der Hand sind seine Problemchen längst bekannt, offen darüber zu schwadronieren traut sich jedoch keiner seiner Untergebenen. Ja, es stimmt, zu Westerburg wurde entmachtet, und wie erwartet sind die Parkinger passiv geblieben. Eiwindl und Baden, mittlerweile gewählter Kanzler der Parkinger, hat zwar lautstark protestiert, aber dann doch den neuen Vertreter der Königin, Regent Torkjurewitsch, zähneknirschend akzeptiert. Zumindest auf dem Papier. In Wirklichkeit haben sie sich durch diese höchst fragwürdige Aktion noch mehr von der Krone abgekapselt. Selbst in den Kreisen um Rebelkov hat man keine verlässlichen Daten zur tatsächlichen politischen Lage drüben auf Bartrim im Indie-System. Was Rebelkov ganz besonders wurmt, ist, dass sein Lieblingsfeind, zu Westerburg, bei den wilden Nordmännern mit offenen Armen aufgenommen worden ist. Die haben sozusagen gleich Tür und Tor geöffnet. Diese rauen Gesellen sind sehr anpassungsfähig. Sie erdulden die neuen Paraden, Zählungen und Befragungen anstandslos. Lundbaden höchst selbst leistet jedes Jahr den neuen imperialen Eid auf die Krone, vor den Repräsentanten beider Spezies. Nach außen hin ist dort also alles in Ordnung. Was jedoch keiner auf der Rechnung hatte, war die Reaktion daheim. Hier im Ra-System war man nämlich alles andere als begeistert von der neuen Doktrin. Viele Diplomaten, darunter auch die östlichen Clans, haben Rebelkovs Militäraktion auf das Äußerste verurteilt. Selbst die Emilt, treuen friedfertige Gesellen der Wasserwelt des äußeren Planeten Elx waren aufgebracht. Man munkelt, dass die Durchfallerkrankung junger Rekruten der königlichen Streitkräfte auf ihr Konto geht. Als Agrarproduzenten und Lebensmitteldesigner sitzen sie in exzellenter strategischer Position. Selbst Rebelkov, Schirmherr der Veranstaltung, hat es dabei erwischt. Er kam 2 Wochen lang kaum vom Thron herunter. Dann ist er noch der sogenannte oppositionelle Untergrund, ein neues Sammelbecken der Unzufriedenen, man könnte auch sagen der Freiheitsliebenden. Aus allen Schichten rotten sie sich in dieser Organisation zusammen. Was sie dort genau ausbrüten, ist unbekannt. Ein Ärgernis sind die aber in jedem Fall. Ja, die Probleme haben zugenommen, seit jener denkwürdigen Aktion. Für Rebelkov selbst jedoch war dies erst der Anfang. Zeit wird's für die nächste Phase, die Abschaffung der 1000. Da kommt ihm der nächste Termin gerade recht. Diepel. Ring. Tor Arimator, ein ehemaliger Assistent von Dr. Tilon Abendroth und zielstrebiger Mechatek der neuen Generation, kennt wenig Skrupel. Er hätte da ein besonderes Schmankerl für ihn. Seine mechanische Harakiri-Armee steht kurz vor der Vollendung. Der heimatlose Prinz der junge Henlei zu Westerburg befindet sich seit nunmehr 3 Jahren im Exil seiner neuen Heimat. Genauer gesagt ist er seit der Vertreibung seiner Familie aus Sindarin nun in Xankuk stationiert. Er lebt unweit des Hauses Petschabun in seinem eigenen kleinen Appartement an den Berghängen oberhalb der Stadt. Zu seinen Nachbarn zählt insbesondere sein bester Freund, Sphinx Galaktik, der nun ebenfalls hier lebt. Seine Freundin Svenedi ist mittlerweile bei den Petschabun fest angestellt. Da hat sich diese Lösung angeboten. Es sind schwere Zeiten für den jungen Prinz. Repressalien aller Orden. Selbst Henleis Schule, das Alanis Kollege der angewandten Wissenschaften in Lyhora, ist ihm seit einem Jahr verschlossen. Durch ein neues imperiales Dekret wurden alle Ruber der Schule verwiesen. Henlei selbst, als einziger Schüler vom Indie, musste ebenfalls seine Koffer packen. Der wahre Grund besteht wohl darin, dass er ein zu Westerburg ist.

Seit unserer letzten verbindlichen Kontrolluntersuchung steht fest, dass sie eine ausgezeichnete genetische Integrität besitzt. Sie ist zudem klug und kreativ. Diese junge Pfadfinderin passt ideal. Hypatia ist beeindruckt von Noctios Vortrag. Sie antwortet: Ausgezeichnete Arbeit, mein lieber Theo. Das hört sich alles sehr gut an. Ich bin mehr als zufrieden. Sie schnippt mit den Fingern eine Pfadfinderin auf den Thron. Das ist unser endgültiger Sieg. Wie ist die weitere Vorgehensweise? Was schlagen Sie vor? Noctios antwortet zögerlich: Nun, es gibt da leider ein kleines Problem. Man munkelt, dass Ihr Vater, Eivind, sehr nahe im Umkreis zu Westerburg anzutreffen ist. Hypatia schwert die Augen auf. Was wollen Sie damit sagen? Faucht sie. Nun, antwortet Noctios, es ist wahrscheinlich, dass er sich schlicht weigert. Sie sind sehr freiheitliebend, diese Pack. Hypatia unterbricht schroff: Was hat dieser Blödmann zu melden? Musste gefragt werden? Nein. Seine Tochter wird Königin. Für sie wird Realität, wovon andere nur träumen können. Schafft sie her, meine Schwiegertochter. Auf der Stelle. Mir gleich, wie ihr das anstellt. Ich verlass mich hier auf sie, Helmstrahl, dass es unter uns bleibt. Dieser salutiert sofort. Seine Königin ist in Rage. Erhebt sich, die Öffentlichkeit wird informiert, wenn sie sich erst einmal verliebt haben. Die Verlobung wird medienwirksam ausgestrahlt. Dann wird dieser Depp da drüben schon seinen Segen geben. Froh kann er darüber sein, sich alle 10 Finger abschlecken, der Wilde. Hypatia wirft eine Hand in die Luft, lässt sich dann in ihren Thron fallen und wedelt die Anwesenden abschließend nach draußen. Damit ist die Besprechung beendet. Beide Teilnehmer verbeugen sich tief und rollen sich brav von dann. Frau Kamikaze Boots im Institut für angewandte Kybernetik und Robotertechnologie in Lyperos steht Diepel. Ring. Tore Arimator parat, einen hohen Gast zu empfangen. Der aufstrebende Mechatek ist bereit für Generalmajor Pavel Rebelkov persönlich. Das Freiluftgelände der Einrichtung ist weiträumig und naturbelassen. Es sieht so aus, als ob hier fleißig trainiert wird. Wer jetzt jedoch glaubt, dass hier junge Rekruten durch das Feld robben, der liegt falsch. Hier trainieren Zybereinheiten. Heute sogar vor ihrem Chef. In diesem Moment kommt auch schon der junge alte Rebelkov angesaust. Er landet sein Flügelhorn spektakulär auf dem benachbarten Parkplatz. Sofort macht sich Tore Arimator auf, seinen Auftraggeber zu begrüßen. Er verschränkt seine Arme in der Mutshaltung und verbeugt sich hoch: Wohlgeborene Generalmajor, meine tiefste Verehrung. Arimato hat leichte Probleme bei der Aussprache, insbesondere mit dem R. Dieser Buchstabe klingt bei ihm wie ein L. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch ab nun darauf verzichtet. Schnell wiegelt Rebelkov ab, genug der Floskeln. Wo sind meine Kampfgeschwader? Arimato verbeugt sich tief: Sehr wohl, ich schicke 2 sogleich heraus. Er beblinzelt sein Komm. Metallische Geräusche sind zu vernehmen. Klang, klanke. Klängder kommt das mechanische Paar auch schon angehüpft. Drahtig kommen sie daher. Bewegungsoptimiert. Das sind also die flinken neuen Kamikaze-Bomber. Rebelkov ist gespannt. Arimator blinzelt sie auf Stopp. Sofort fahren sie in den abgesicherten Energiesparmodus. Der Ingenieur beginnt seinen Vortrag: Wie Sie wissen, lieber Herr Rebelkov, sind die Zeiten von Atomwaffen längst vorbei. Wer will schon sein eigenes Land vergiften? Haha, hihikazihaha, kichert er wie ein Kleinkind. Sein Brötchengeber sieht ihn streng an. Schnell fährt Arimator fort: Aber ich habe die Lösung gefunden. Kleine, bewegliche, zu allem bereite Einheiten. Stolz zeigt er auf sein Werk. Da sich heute neben der unbrauchbaren Elite, hehelalala, er beherrscht sich, schluckt den Lacher runter, keiner mehr und bringen will selbst die Ruber des Trümmer. Verweigern hier den Dienst, hohoho, habe ich nun exzellente Kamikaze-Boots erschaffen. Sie sind sehr flink und sprengen sich ohne zu zögern ab. NEURUNALMATCH 90% in die Luft. Angriffsparameter, Person, Position etc. können in Echtzeit übermittelt werden. Rebelkov zeigt sich wenig beeindruckt. Grau ist alle Terry. Ist es möglich, eine Demonstration ihrer Fähigkeiten zu bekommen? Ja. Selbstverständlich, dies ist machbar. Arimator zückt seinen Komm, doch Rebelkov ist schneller: Geben Sie mir das mal her. Mit diesen Worten entreißt der junge Rebelkov dem Techniker sein Steuergerät. Die Anwendung ist einfach gehalten, Oben erkennt man die beiden Boots, unten die Gegend. Rebelkov schiebt einen der beiden auf einen Panzer weiter hinten auf dem Testgelände. Ein Tipp genügt, und eine Auswahl der weiteren Aktionen erscheint. Terminierung steht an erster Stelle. Rebelkov lehnt Arimator an und drückt den Knopf. Sofort erwacht der eine Boot. Ohne sich umzuschauen rennt er an die vorgegebene Stelle und sprengt sich in die Luft. Rebelkov ist angetan. Er begibt sich Richtung Explosionsherd. Sie bleiben, wo sie sind, Arimator. Ich will da was testen. Was passiert denn eigentlich, meint er aus etwa 15 Meter Entfernung, wenn ich den zweiten auf Tore Arimator programmiere? Gesagt, getan. Arimator bleibt erstaunlich gelassen. Rebelkov drückt den Knopf. Der zweite Exa erwacht und beginnt zu schwanken. Ein metallisches Vitalisting. Person unsichtbar. Befehl abgebrochen. Ist zu vernehmen. Auch auf Rebelkovs Display blinkt diese Meldung. Arimato hat also vorgesorgt. Der Generalmajor ist begeistert. Selbstverständlich sind alle namhaften Militärs und einflussreichen Persönlichkeiten für diese neuen Einheiten unsichtbar. Aber dies unterstreicht auch die Gefährlichkeit der neuen Waffe. Ihre Herstellung ist äußerst kompliziert. Ständig müssen sie Taktikdaten interpretieren, aber gleichzeitig unterhalb des Ich-Bewusstseins agieren. Nur kleine Stückzahlen sind derzeit möglich, die Kosten pro Sprengung immens. Für gezielte Spezialeinsätze sind sie jedoch optimal. Beweglich, still und ohne Murren schalten sie jeden unliebsamen Gegner aus. Aus Respekt vor den alten Traditionen habe ich beschlossen, sie Exahar zu nennen. Sie vereinen die Geschichte mit der Kriegsführung von heute. Ein Terrorkommando braucht nur einmal Glück. Rebelkov zeigt sich tief beeindruckt, Herr Arimator, Sie können stolz auf Ihre gelungenen Maschinen sein. Sie sind echt brauchbar. Ich gehe davon aus, dass ich bald einen kleinen Auftrag für Sie habe. Durch diese neue Klasse ist es endlich möglich, unliebsame Schlüsselpersonen sauber auszulöschen. Ich gebe noch heute Anweisung, Ihr Budget zu verdoppeln. 6 Raub der Erwil und Baden Generalmajor Pavel Rebelkov ist ein vielbeschäftigter Mann, der auch gut im Delegieren ist. Selbstverständlich ist er Feuer und Flamme für die neueste Aktion, die von medizinischer Seite von keinem anderem als seinem alten Weggefährten Theodos Noxios betreut wird. Eine weitere Gelegenheit, Hypatia der Ersten seine Vollkompetenz beweisen. Er wird die Braut für den zukünftigen Herrscher liefern. Ein Auftrag ganz nach seinem Geschmack. Freilich ist er selbst in seiner Funktion unabkömmlich. Heute mehr denn je. Da ist es gut, dass der Kandidat für die Durchführung bereits feststeht. Sein Zwillingsbruder hat bereits linientreu bis in den Tod bewiesen. Livazops Molen brennt darauf, sich zu beweisen. Als Adjutant der Geheimpolizei untersteht er dem Regenten von Baktor Kyurevich persönlich. Er ist der richtige Kandidat. Da besteht kein Zweifel. Die Vorbereitungen sind bereits weiter als Rebelkov ahnt. Deshalb ist es nun angebracht, die Heimat zu verlassen und den Blick auf das benachbarte System zu werfen. Erwil und Baden, seit Kindheitstagen enge Freundin des Hauses Westerburg und Tochter des ersten gewählten Kanzlers Neue Ordnung der Pfarrkinger, besitzt eine resolute Natur. Da ist es nur logisch, dass sie die erste offizielle Mitstreiterin und Vorsitzende des oppositionellen Untergrundes in die UI geworden ist. Seit dem ersten Lebenszeichen dieses Geheimbundes via das neu verschlüsselte 1103-Netz, ist sie mit Feuereifer dabei, hat sofort zugesagt. Längst befindet sie sich in Phase 2 Rekrutierung gleichgesinnter Punkt. Es liegt wohl mit an ihrer Person, dass sich einige der sonst so mürrischen Pfarrkinger begeistern lassen. Erwil ist erst 17, politisch betrachtet ist das recht jung. Freilich sind ihre Unterstützer zumeist in dieser Altersklasse zu finden, aber es gibt Ausnahmen. Das ist ein kleines Problem. Hoffentlich sind die verschwiegen. Ganz besonders tragisch wäre es nämlich, wenn ihr Vater von ihrem Engagement Wind bekommen würde. Regt er sich doch viel zu schnell auf. Wer könnte es ihm auch verdenken, bei seiner Vita? Jetzt noch die einzige Tochter, sein Augapfel. Eine Revolutionärin. Undenkbar. Die soll was Anständiges lernen. Weit ab von der Politik. Hier im Hanna-Planille-Gymnasium in Rotnebel ist sie sehr geachtet. Nächstes Jahr, nach ihrem Abitur, wird sie in die Politik gehen, voll für die Sache arbeiten. Erwie besitzt bereits eine Studentenbude in der Nähe. Auch ihr Vater ist quasi um die Ecke zu finden. Die Privatwohnung des Kanzlers im Zentrum der Landeshauptstadt von Sarpsborg ist nur einen Katzensprung entfernt. Darauf hat Alwindl und Baden höchsten Wert gelegt. Ist er jedoch das Einzige, was er noch besitzt, seit dem feigen Anschlag vor 6 Jahren. Gerade ist die junge Abiturientin auf dem Wege dorthin. Es gibt Probleme mit dem Strom. Handwerker haben sich angekündigt. Evi ist genervt. Die ganze Zeit über alles einwandfrei, aber seit 2 Tagen muckt die Elektronik. Stromausfälle, hier, in Rotnebo? Wie ist das möglich? Den werde ich den Marsch blasen, denkt sie sich, als sie den Schlüssel umdreht und ihr kleines Reich betritt. Da, schon wieder. Ihr kleiner Kühlschrank blinkt. Ein sicheres Zeichen dafür, dass zwischenzeitlich wieder mal der Strom ausgefallen ist. Sie ist auf 180. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. Wann kommen endlich die Typen vom Elektrizitätswerk? Kurze Zeit später endlich die Erlösung. Es klingelt. Evi schaut durch den Spion in den Gang. 3 offiziell aussehende Gestalten, wenngleich wenig sympathisch, stehen vor ihrer Tür. Typisches Klientel halt, in ihren originalen E-Werk-Uniformen. Evi ist vorsichtig. Immerhin ist zu dieser Uhrzeit das Haus fast leer. Sie hängt die innere Sicherungskette ein und verschließt sie, bevor sie die Tür einen Spalt öffnet. Guten Tag, wir sind vom E-Werk und sollen Ihren Anschluss prüfen. So stellt sich der Chef der Truppe, ein großgewachsener, brutal aussehender Mann, vor. Er versucht dabei möglichst freundlich rüberzukommen. Evi zögert mit der Antwort. Er fragt, hier wohnt doch eine gewisse Evi Lundbaden. Die junge Parkingerin öffnet daraufhin die Tür einen Spalt mehr. Dann geht alles ganz schnell. Leverzopsmohlen erkennt die 2. Türsicherung. Blitzschnell zieht er ein Brecheisen unter seinem Blaumann hervor. Mit einem Schub zerspringt die Kette. Er springt Evi an und drückt ihr sofort die Hand auf den Mund. Ein kurzer, angsterfüllter, erstickender Schrei ist alles, was in den verlassenen Flur hallt. Jetzt drängt er sie in die Wohnung und drückt sie auf den Boden. Gegen diesen Angriff aus heiterem Himmel und die Kraft des Geheimpolizisten ist die junge Parkingerin machtlos. Smolens Helfer sind mittlerweile ebenfalls bereits herinnen. Der letztere der beiden schließt die Eingangstür. Evi sitzt in der Falle. Der 2. Helfer zieht einen Gummiknebel heraus. In dem Moment, als Leverzopf loslässt, drückt er ihn der verzweifelten Parkingerin in den Mund. Danach tritt er sie auf den Bauch und fesselt ihre Arme auf dem Rücken. Nachdem die Handschellen geklickt haben, beginnt Smolen zu grinsen. So Majestät beginnt er, jetzt wollen wir sie erstmal reisefertig verpacken. Er zieht 2 Elektroschockklammern hervor und umschließt beide an den Pulsadern der Parkingerin, kurz vor der eigentlichen Fesselung. Das ist doch mal ein modisches Akzessoire, grinst er. Die beiden Gehilfen sind ebenfalls bester Laune. Aufstehen, eure Strahlkraft, knurrt er nun. Doch Evi pfeift ihm das. Wie wild strampelt sie mit den Füßen auf dem Boden rum. Die namenlosen Helfer lachen lauthals. Bitte sehr, euer Gnaden, wie ihr wollt. Fußfessel. Zur Demonstration, haha. Lacht nun auch Smolen. Gesagt, getan. Die Helfer fesseln sie komplett und richten sie auf. Voller Verachtung blickt Evi in das Gesicht ihres Peinigers. Nun, Frau Ministerialpräsidentin, werden wir Ihnen mal vorführen, was bei weiterem Ungehorsam passiert. Er drückt den Knopf, Evi fällt lautlos um, wie ein Kartoffelsack. Von Schmerzen gebeinigt windet sie sich auf dem Boden. Die hochtransformierte Spannung der Elektroimpulswaffe verursacht Höllenqualen. Hahaha, lacht Smolen, das sind die Vorteile der weißen Folter. Damit stoppt er die Demonstration. Er beugt sich direkt ans Ohr seines Opfers und knurrt, das war nur ein Vorgeschmack auf das, was dir blüht, falls du dich widersetzt. Evi sieht ein, wenn sie weiterleben will, muss sie kooperieren. Sie denkt scharf nach, ja, es gibt Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Schon allein diese Verschwörung aufzudecken gibt ihr Kraft. Jetzt erstmal muss sie leider mitspielen. Ihr bleibt keine andere Wahl. Ihr da. Er zeigt auf die Helferverkleidung raus. Keine 3 Minuten später ist aus der attraktiven jungen Parkingerin ein neuer Mitarbeiter des E-Werks Rotnebo geworden. Die langen blonden Haare sind alle unter der funktionalen dunkelblauen Kappe versteckt. Ein eben solcher Blaumann ist ihre neueste schicke Oberbekleidung. Was machen wir wegen dem Knebel? Fragt einer der Helfer. ihrer Hochwohlgeborenheit ist erkältet, antwortet Smolen und zieht einen Schal hervor. Er wickelt diesen zweimal um den Kopf und stopft ihn von in den Blaumann. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass unser Gast das alles entwickeln kann und den Knebel rausreißt, bevor ich hier drauf drücke. Erhält er wie den Auslöser vors Gesicht. Außerdem ist diese Verkleidung nur bis zum Rocktal unten wichtig. Danach sind wir sozusagen auf königlichem Terrain, inklusive dem Raumtunnel, bis heim zum Ra. Alle Stellen sind informiert. Die Strecke ist frei. Sieben Svine auf Trymos Finnisch Galaktik ist in geheimer Mission unterwegs. Seine erste für den oppositionellen Untergrund. Gerade hat er es sich hinten auf dem Passagiersitz eines unscheinbaren alten Diplomaten Roktas bequem gemacht. Ein befreundetes östliches Haus der Pletsch-Abons veranstaltet öfters solche Flüge zum grünen Trabanten, um diplomatische Beziehungen zu dessen Bewohnern aufrechtzuerhalten. Svinow ist also auf dem Weg in seine Heimat, dem Jung Elmon Trymo Destri, wie im Ra-System. Diesmal hat er einen prallen Rucksack dabei. Vollgepackt mit den geheimnisvollsten Gegenständen. Doch dazu später mehr. Jetzt und hier steht erstmal fest, dass kein geringerer als Generalmajor Pavel Rebelkov ebenfalls auf den Trümmer erwartet wird. Höchstpersönlich will dieser die von ihm ins Leben gerufene Militärparade abnehmen. Seit ganzen 3 Jahren findet diese direkt in Trimonda, der Hauptstadt des Mondes, statt. Alle Einwohner Trimondas, 90% Ruba, der Rest Diplomaten oder Militärs ihrer Königin, sind aufgefordert, diese zu besuchen. Letztere pflichtversessen, erstere unfreiwillig. Es ist eine Witzveranstaltung. Die Ruba sollen königliche Fahnen schwenken und jubilieren. Tatsächlich aber kichern die meisten ob dem pompösen Treiben. Deshalb ist heute nur noch Fahnenschwenken erlaubt. Tatsächlich winkt dann ein paar Fähnchen im Wind. Zumeist die der königstreuen Diplomatie. Doch diesmal soll alles anders werden. Sphinisch Galaktikhöx selbst ist angetreten, diese Veranstaltung zu sprengen. Direkt nach der unspektakulären Landung auf dem Privatierterminal des Airports Trimonda steht ein besonderes Meeting auf dem Programm. Kein geringerer als Snolzanes, Svinos Freund aus Jugendtagen, hat sich bereit erklärt, bei diesem Spezialauftrag mitzumischen. Das Aufeinandertreffen der beiden alten Kumpel hier in der Empfangshalle ist herzig. Wortlos und karg verlassen die Agenten der Diplomatie derweil das neue Paar. Guten Hallo Svino, rutscht Snolzanes seinem alten Kollegen strahlend zu. Es sei hier erwähnt, dass die Konversation ein Mischmasch aus Rupsch und der normalen Sprache ist, so wie sie Svino auch in Gegenwart Hinleis verwendet. Der Lesbarkeit halber wird natives Rupsch, die tänzelnde und quiekende Ausdruckssprache der Ruba, hier gleich in Amtssprache übersetzt. Guten Hallo Snolza, grinst Finnisch zurück, Arbeit tun wir zu haben. Urhaus Snolza ist gespannt, durchzog tatsächlich mir das Wollen. Tada Hallo. Gehen werden wir bestimmt, in den Untergrund geschwind, ist Svinos vielsagende Antwort. Bei der Morgenparade ist es Zeit soweit. Damit packen sich die beiden Freunde an den Schultern und schlendern davon, Svinner vollbeladen mit seinem rätselhaften Rucksack hinten. Er hat eine Idee gehabt, der junge Ruba, damals in der Besprechung des U bei den Pletsch-Abons. Blamieren will er ihn, den jungen alten General, bis auf die Knochen. Niemals soll er diese Parade mehr vergessen. 8 Schweinerei, 2 junge Ruba stehlen sich hinaus in das erste zarte Blau der Morgendämmerung. Svinor trägt immer noch schwer an seinem Rucksack, Snolzanes hält einen Rubakom in Händen. Plan ist drauf bestimmt, fragt Svinor. Hallo klar, antwortet sein Freund, geht ans Ziel, beide wie er zusammen war. Gesamter der Plankanalisation ist hier. Ein Stieg uns für weit, sehr draußen. Plomben ist wegen. Komm mit Freundelchen, Spezialtour gefunden, ab und zu gut. Svinor tut wie ihm geheißen und folgt seinem Kumpan auf dessen Pfad. Dieser Teil der Mission ist seine Sache. Rebelkov ist viel zu schlau, um sich sabotieren zu lassen. Freilich sind alle Kanaldeckel der Prachtmeile längst versiegelt. Doch war er auch schlau genug für den klugen Svinop. Die beiden Aufständischen biegen in eine alte verlassene Seitengasse ein, mehrere Müllcontainer stehen am Ende des Hinterhofs. Wahrscheinlich gehören sie zur alten Garnfabrik in der Nähe. Kurz denkt Svino an seine armen Artgenossen, die dort schuften müssen. Hinter diesen Containern befindet sich das erste Ziel der Mission, der Einstiegspunkt in den Untergrund der Stadt. Helfst du wollen mir, fragt Snolzer. Schwer zu mir ist voll. Sven öffnet seinen Rucksack und kramt den Kanaldeckelheber hervor. Gemeinsam gelingt es den beiden so, den schweren großen Deckel abzunehmen. Ein unangenehmer Geruch strömt ihnen entgegen, müffelt die Schnüffbö. Svinos feine Nase stört sich am Gestank. Jetzt nun gleich. Raunt ihm sein Freund zu Container drüber, zieh komm. Erst halb im Loch, und doch ist von oben betrachtet alles bereits unkenntlich gemacht. Der Container steht über dem Einstieg. Selbst wenn dieser befüllt werden sollte, heute am Sonntag, würde niemand die Aktion darunter bemerken. Snolzanes hat einen super Job gemacht, er hat den äußersten Einstiegspunkt in die Großkanalisation Tremondas gefunden. Die beiden Revolutionäre klettern die Eisentreppe hinunter. Snolzer schaltet seinen Komm auf weiß und kramt eine alte Karte hervor. Hier unten funktioniert kein Navi. Snolzer kennt jedoch seine Heimatstadt wie kein anderer. Das ganze Leben hat er hier verbracht. Geschickt manövriert er durch das Labyrinth. Vor jeder Kreuzung studiert er die betagten Wegweiser. Immer weiter geht die Reise. Sie machen sich auf den Weg ins Zentrum der alten Stadt. Derweil formiert sich oben die Prozession. Sie besteht größtenteils aus Militärs und Fahrzeugen der Armee. Lediglich die Ruba-Polizei Tremonda ist als Vertreter dieser Spezies dabei. Als besonderes Hicklicht werden diesmal drei gesetzlose eingefangene Ruba vorgeführt. Direkt hinter Rebelkov sollen die unzähmbaren wilden Verwandten in ihrem Glaskäfig öffentlichkeitswirksam zur Schau gestellt werden. Da, der Oberpfau erscheint. Generalmajor Rebelkov betritt die Szenerie. Adrett sieht der 21-jährige Körper des alten Generals aus. Sehr schick ist er, in seiner dunkelgrünen Paradeuniform. Da fällt es kaum ins Licht, dass er manchmal unfreiwillig Grimassen zieht. Hinter ihm folgen weitere Generäle, alle männlich, lediglich eine graue Maus ist mit von der Party. Kenner wissen bereits, es kann sich dabei nur um Helga Rottweil handeln. Rebelkovs treu ergebene persönliche Assistentin. Wie erwartet zappeln und zerren die wilden Ruba wie verrückt an ihren Gitterstäben. Rebelkov nimmt dies belustigt zur Kenntnis. Wenn ihr Geschrei zu laut wird, steht der Mann mit dem Elektroschocker schon parat. Auch dies wird von den Militärs wohlwollend zur Kenntnis genommen. So wild die Ruba auch sind, nach dieser elektronischen Behandlung überlegen selbst sie es sich nochmal laut zu werden. Wäre ja noch schöner, wenn diese Wildschweine die Veranstaltung stören könnten. Es ist ein herrlicher Tag im ewigen Frühling des Trümmer, als sich um Punkt 10 der Tross in Bewegung setzt. Inzwischen hat jedoch auch jemand anders bereits Stellung bezogen. Svine und Snolzer haben ihren Posten kurz vor Ende der Parade, am großen Platz der Ruba bezogen. Dort also, am Jubelplatz, wo die Veranstaltung im Höhepunkt ausklingt. Wie erwartet sind alle Kanaldeckel verplompt. Die beiden Abtrünnigen suchen jedoch nur nach einem ganz speziellen. Denjenigen, der direkt nach der Einmündung auf den Platz genau in der Mitte der Straße verlegt ist. Rebelkov ist von der naiven Sorte. Klar folgt seine Prozession sämtlichen geometrischen Regeln. Er, der Boss, vorne in der Mitte. Zentriert in seiner Macht. Dahinter dann die Untergebenen und der ganze Rest. Zugekleistert schwer und viel murmelt Snolzer aufgeöffnet, du bestimmt. Svino krampt in seinem Rucksack, er jubiliert Flusenbrenner aufgepiekst. Er zieht ein kleines Gerät hervor, das einem Schweißbrenner ähnelt. Achille Liebe ist ein Mann, murmelt er damit Pixel auf ich geschwind. Er zündet Achilles Brenner. Metall tropft nach unten. Sein Freund Snolzer ist begeistert. Er führt einen Freudentanz auf. So noch die jetzt Luke Kamera für Svino bohrt ein zweites Loch in den Stahldeckel über ihnen. Er kramt wieder im Rucksack. Anschließend steckt er die Endoskopiekamera durch das Loch nach oben ins Freie. Mittels Joystick kann man ihre Linse steuern. Er gibt die Kontrolleinheit an seinen staunenden Freund weiter. Aufgepasst, genau du musst, raunt er ihm zu. Des Weiter außerdem, speziell habe ich Waffe hier, er zaubert eine Spreidose mit Schlauchaufsatz hervor und schiebt diesen senkrecht durch das erste Loch im Deckel über ihnen. Der weltscheußlichste Farbe, bäh. Schlimmer noch als Müffel, die Bähluft allenthalben. Orange. Giftorange Neon. Klebt pappig gut. Snolzanes beginnt zu kichern. Er ist von diesem Anschlag genauso begeistert wie der Urheber. Sphinx Galaktik. Die beiden stören Friede auf ihrem Posten sind bereit. jetzt heißt es nur noch warten. Oben geht derweil alles seinen gewohnten Gang. Die Veranstaltung ist recht gut besucht. Die Androhung von Sanktionen gegenüber der friedlichen Bevölkerung hat doch Wirkung gezeigt. Die RUB schauen jedoch weniger auf den V an der Spitze als vielmehr auf die drei gefangenen Ruba. Sie sind die eigentlichen Stars der Veranstaltung. Dennoch ist Rebel Kof zufrieden. War es doch seine Top-Leistung, diese wilden Gesellen gefangen zu nehmen. Bald wird seine Parade mit einer Rede ans Volk auf dem großen Platz der Einheit Wohlwollen zu Ende gehen. Seine Königin kann stolz auf ihn sein. Ist er doch ein Garant für Linientreu in den Provinzen. Doch diesmal soll alles anders kommen. Die zwei Untergrundaktivisten sind bereit. Eine ganz spezielle Kamera ist auf den prächtigen Generalmajor gerichtet, eine, außerhalb des Protokolls Nolzer weiß Bescheid. Nur direkt unter dem General entfaltet Svinos Waffe die größtmögliche Wirkung. Er wird stehen bleiben, vor und zurück blänzeln, und somit mit der vollen Wucht der Farbbombe erwischt. Es ist soweit, Nolzer gibt sein Go. Rebel Kof oben ist völlig ahnungslos, Svino unten gibt Vollgas. Die gesamte Spreidose knallt er leer. Er drückt den Knopf, bis der Druck auf Null abfällt. Oben kreischt Rebel Kof auf. Rechts, links, oben, unten. Verzweifelt versucht er sich zu schützen. Wo kommt das Zeug her? Je mehr er sich bewegt, umso schlimmer wird die Dusche. Bald schon ist er eine Trauergestalt in ekligem Orange. Svino und Snolzer ziehen ihre Waffen zurück. Sie lachen sich halbtot. Hastig verstauen sie die Sachen und rennen kichernd, brüllend und johlend davon. Die Generäle, ebenfalls leicht eingesprenkelt, ziehen derweil ihren Chef zur Seite. Der Sicherheitsdienst kommt angesprungen. Anspannung steht in ihren Gesichtern. Sie sind die einzigen. Alle anderen, einschließlich der wilden Ruba, verlachen die orangene Witzfigur in der Mitte des Knolls. Die Lieferübertragung ist längst abgebrochen. Diese wurde um 30 S zeitversetzt ausgestrahlt. Zeit genug, den Anschlag rauszuschneiden. Auf den Bildschirmen thront stattdessen das Wappen Hypatias der Ersten. Vielleicht ganz gut, für die Bevölkerung. Denn Rebel Kof will Rache. Er ist außer sich. Wurzelt wie blöd um sich rum, schlägt auf alles ein Punkt, nur mit Mühe kann er in seine gepanzerte Limousine verfrachtet werden. Er wird sich wehren. Das steht fest. 9 Vergeltung, 2 Kanalratten huschen lachend durch die Gänge. Aller Gestank ist vergessen. Ihre Mission war ein voller Erfolg. Wie ein Lauffeuer wird sich die Nachricht verbreiten. Auch ohne TV. Irgendeiner wird die Witzparade schon gefilmt haben. Am Ausstiegspunkt ist alles ruhig. Sie schieben den Container zurück, steigen aus und verschließen den Stahldeckel. Sie umarmen sich und schlendern zu zweit zurück zu Snolzaners Wohnung. Irgendwann dazwischen entsorgt Svino seinen Rucksack im Restmüll. Dort kommt er daheim, werden die Diplomaten schon auf sie warten, und dann geht's für einen von beiden, den stolzen Svinisch-Galaktik, wieder zurück zum Triebe. Was freut er sich darauf, das alles hinlang und den ganzen Rest des Uhr zu erzählen? Es gibt Konstanten. Die folgende ist eine des einen Freudes Andrehen leid. Rebel Kof kocht. Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Direkt hier, in Tremonda auf Trümer. Der junge Mann in ihm schreit wie wild durch die Gegend alle Bilder. Auswerten. Rottweil, zu mir. Pflichtbewusst kommt eine graue Maus mit orangen Sommersprossen angesprungen, kein Wort zur Presse. Veranstaltung wurde ordnungsgemäß zu Ende geführt. Eventuelles Bildmaterial im Web sofort sperren. Bei Zuwiderhandlung alle verhaften. In Demutshaltung antwortet Helga: Jawohl, Herr Generalmajor. Ich informiere sofort alle Stellen. Rebel Kof sucht den Chef der Geheimpolizei, ihr Geheimdienstler. Alle Bilder sichten. Alle Kameras, Aufzeichnungen der öffentlichen Plätze, Fabriken, Verkehrsbetriebe und so weiter führt sie hier zusammen. Ich persönlich will das alles sehen. Wir brauchen jedes Auge. Rebel Kofs Erscheinung, komplett orange, hat auch Vorzüge, er ist unübersehbar. Bald trudeln die ersten Bilder ein. Sie werden vor Rebel Kof an die Wand geworfen. Alles ruhig. Keine Vorkommnisse. Wie immer oft Trümer. Dies kann ein Vorteil sein. Helga gesellt sich zurück in die Gegenwart ihres Chefs. Alles erledigt, traut sie ihm zu. Dann sehen sie sich gemeinsam die Bilderflut vor ihnen an. Ein Ausreißer, ein verdächtiges Ereignis. Es muss sich doch was finden lassen, hier auf dem friedlichen Mond der Ruba. Wer ist für diesen feigen Anschlag verantwortlich? Bilder über Bilder. Aber kein Hinweis. Seit 15 Minuten starren sie auf die Leinwand. Rebelkov senkt den Kopf, vergräbt ihn in seinen orangenen Händen. Plötzlich, unerwartet, ein schriller Aufschrei. Stopp! Zurück! Kreischt Helga Rottweil aufgelöst. Da, das war's. Mit zittriger Hand zeigt sie auf dem Bildschirm. Da. Seht ihr das? Tatsächlich, die unscharfen Bilder einer alten Leinenfabrik zeigen kurzfristig zwei Gestalten in der Morgendämmerung. Schnell sind sie hinter einem Müllcontainer verschwunden. Doch Helga hat genug gesehen. Mit fester Stimme hallt es in die Stille der Versammlung, das ist doch das Schwein von Westerburg. Rebelkov betrachtet zuerst den verwackelten Zwiener auf der Screenfonne, dann wendet er seinen Blick langsam auf das Gesicht seiner treuen Assistentin. Absolute Klarheit ist darin zu lesen. Wieder einmal hat sie sich bewährt. Er zückt seinen Komm und blinzelt sich zur Extra-Applikation. Er klickt auf Termination. Danach spricht er in die Stille des Raums mit fester Stimme Prinz Henlei zu Westerburg. Ex-Gala-Vorstellung Erwil und Baden hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Sie muss auch feststellen, dass sie ihr Gespür für Zeit langsam im Stich lässt. Da war dieser schreckliche Aussetzer. Wie ein Filmriss. So, als würde man auseinandergerissen und Jahre später wieder zusammengeklebt. Nun, Erwil ist klar bei Verstand. Sie kann sich schon denken, woher das rührt. Aber so schnell. Ist ihr Heimatsystem tatsächlich bereits Geschichte? Smolen hat die Wahrheit gesagt, die Strecke ist frei. Nur linientreue Lakaien ihrer Majestät bekommen die seltsame Reisegruppe zu sehen. Alles Eingeweihte. Die Reiseroute bleibt ihr ebenfalls verschlossen. Wahrscheinlich, so denkt sie sich, wird die Warenlieferkette benutzt. Was bleiben da für Möglichkeiten zur Flucht? Erwil trägt mittlerweile Sonnenbrille, rundum Verglasung passt besser, nach innen geschwärzt. In ihren Ohren stecken zwei gelbe Stöpsel. Furchtbar, wenn alle hellen Frequenzen fehlen. Dieses dumpfe Auf und Ab macht ihr. Ihre Hände sind hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Über den Pulsadern glänzen silbrig zwei schicke Armbänder. Es handelt sich dabei um ihre zweite Sicherung, zur Unterbindung verbaler Aussetzer. So dumm Smolen auch sein mag, so sehr hält er sich doch an seine hohen Weisungen keinerlei Konversation. Er denkt sowieso an was ganz anderes, sein persönliches Hicklick. Ihm als Leiter der geheimen Mission gebührt die Ehre, seiner Regentin persönlich gegenüberzutreten und das bestellte Paket abzugeben. Der Regierungsrocktar befindet sich bereits im Anflug Lyhorror, Ziel Privatlandeplatz am Palast ihrer Majestät, Königin Hypatia der Ersten. Diese ist bereits in Alarmbereitschaft. Herrlicher Termin heute. Ihre künftige Schwiegertochter wird eingeflogen. Eine Parkingerin, wunderbar. Welch fantastischer Kniff mit weitreichenden politischen Folgen. Wie in den alten Tagen. Das ist der schönste Tag seit langem. Gespannt besteigt sie ihren Herrschersessel in der Empfangshalle und hat der Dinge, die da kommen. Die Palastwachen salutieren streng. Kurze Zeit darauf ist es dann soweit, die Imperialfanfare ertönt. Die Flügeltüren öffnen sich. Erwil und Baden erscheint, zusammen mit ihrer Entourage. Diese ist beachtlich geschrumpft. Smolens Helfer hier, vor der Königin. Undenkbar. Smolen selbst ist schon kein besonders weiser Zeitgenosse, aber gerade noch tragbar, auch wegen der alten Geschichte um seinen Bruder. Generalmajor Rebelkov fehlt heute, obwohl er normalerweise um jeden königlichen Termin buhlt. Ganz versessen ist er darauf, seiner Regentin gegenüberzutreten. Doch der hat ganz andere Probleme zurzeit. Artig salutiert der gewaltige Smolen, Hypatia verlässt ihren Thron und kommt neugierig angeschlichen. Wie ein Tiger umkreist sie ihre Beute, mustert ihr Opfer genau. Mit gewichtiger offizieller Miene streckt der stolze Smolen seine Hand aus und übergibt so den Elektroschocker an seine Herrscherin. Daraufhin verbeugt er sich lautlos und rollt sich gebückt, aber innerlich zufrieden. Von dann. All das erleben zu dürfen, ist der Höhepunkt seines Lebens. Dieses Molen hat seinen Auftrag ausgeführt. Hypatia stellt sich vor Erwil hin und entkorkt zuerst die Ohren. Gleichzeitig landen zwei gelbe Stöpsel auf dem Marmor der prächtigen Halle. Weißes Rauschen. Für einen Moment. doch Elvi gewöhnt sich schnell an die Vollfrequenzbreite. Schrill klingt eine vertraute Stimme durch den Raumweg mit dem Zeug. Sie reißt ihr auch die Brille vom Kopf. Elvi kneift die Augen zusammen. Seltsam, die Stimme kennt sie doch. Kann es wirklich sein? Warum nur? Kurze Zeit später erkennt sie dann auch optisch, wer ihr dagegen übersteht. Es ist tatsächlich ihre Königin, zumindest die auf dem Papier. Elvi ist verwirrt. Was will die bloß? Am liebsten hätte sie losgebrüllt, aber sie schweigt besser, hält ihr gegenüber doch eine kleine gemeine Konsole in der Hand. Hypatia bemerkt den Blick. Lässig entgegnet sie auch auf die Können wir nun verzichten. Sie drückt den kleinen Knopf auf der Unterseite, beide Schockringe springen auf und landen klirrend am Boden. Elvi ist endgültig neben der Kappe. Wo ist der Haken? Du wirst dich sicherlich fragen, mein Kind, beginnt die Königin ruhig, warum ich dich hier in das Zentrum der Macht bestellt habe. Elvi ist wenig beeindruckt, blickt in eine Ecke. Dies ärgert die Königin, sie ändert ihren Ton nun, der wird eine große Ehre zuteil. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Immerhin bist du der erste Barbar dieses Stammes hier in meinem Saal. Elvis Ablehnung steigt immer mehr, doch sie spürt instinktiv, dass ihr Gegenüber sie braucht. Aber für was? Wir hier in Lyphoso, die Königin, weiter reden niemals um den heißen Brei herum. Ich hoffe, das ist bei euch Hinterwäldlern genauso. Elvi dreht sich weg, Hypatia wird energischer, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Warum nur? Warum bist du hier? Du, eine von den Neuen, eine Besetzte, längst Besiegte. Nun, kurz und bündig, halt dich fest. Ja, es ist wahr, der wird eine große Würde AU verlegt. Du wirst den Thronfolger heiraten und an seiner Seite Königin meines neuen Reiches, der Erdmonarchie von Vesta. Elvi und Baden, der stolzen freien Parkingerin, fallen fast die Augen aus. Sie schüttelt den Kopf. Dann beginnt sie zu lachen. Du spinnst, ist ihre kurze Antwort. Hypatia greift sich hinten an den Hosenbund und zieht ihre Dressurpeitsche hervor. Sie holt Elvi von den Wannen und zieht ihr einen Hieb über den Rücken. Schmerzgebeinig liegt die junge Parkingerin vor ihrer Herrscherin. Kann man noch klarer zeigen, wer hier das Sagen hat? Hypatia hat genau darauf spekuliert. Zwei wachhabende Soldaten springen hervor, sammeln die beiden Silberringe ein und legen sie erneut um ihre Handgelenke. Jetzt hör mir mal genau zu, kleine, knurrt Hypatia, während sich Elvi langsam erhebt. Du wirst Prinzessin und du wirst ihn genauso schätzen lernen wie mich. Kandidaten wie dich gab's in der tausendjährigen Geschichte zuhauf. Du glaubst, etwas Besonderes zu sein. Vergiss es. Der Palast ist groß und einsam. Du wirst von selbst den wahren Weg finden. Nach diesen Worten wird Elvi eines klar, die Königin meint es ernst. Wegsperren willst du mich also? Mein Vater wird mich suchen. Ich habe mächtige Freunde. Bin weniger hilflos als du, GL. Hypatia drückt den Knopf. Elvi bricht zusammen, windet sich auf dem kalten Marmor vor ihr. Du Dummchen, dringt zwischen all den Ballen in ihr Ohr, wie aus einer anderen Welt. Elfangriff der Exaha hier über Xankuk, hoch in den Bergen inmitten einer überwältigenden Flora, reißt es sich aushalten. Auch in Krisenzeiten, und selbst als Prinz. Nun, Hinlei zu Westerburg war nie besonders verwöhnt, und kommt überall zurecht. Da würde es eine kleinere Residenz als das stolze Anwesen der Plitschabons tun. Die alten Genäue haben schon manch Rauzeit erlebt, und auch diesmal steht es als Bollwerk aus alten Zeiten unangetastet da. Bis jetzt. Freilich gibt es einige Personen, im Zirkel um die Königin persönlich, welche die Macht der östlichen Clans brechen wollen. Noch ohne Erfolg. Die unergründlichen Strukturen dieses verschwiegenen Volkes sind unantastbar. Nur ein Trottel und Bruch der bestehenden Ordnung könnte hier die Machtverhältnisse verschieben. Doch selbst dem Sprecher der Clans, einer äußerst geschickten Diplomatin namens Topola Minamisanriku, wird in diesem Punkt die Wahrheit verschwiegen. Tatsächlich zielt die Planung der obersten Militärs bereits genau in diese Richtung. Alles wird dort in Betracht gezogen, bis hin zur Besetzung des Landes. Die königlichen Streitkräfte sind einmal mehr die versteckte Macht der Krone, auch wenn sie in den vergangenen Jahrzehnten vor sich hergedümpelt haben. Außer Wartungsarbeiten gab es wenig zu tun. Dies ist bekannt im Volke, wenn einer also eine ruhige Kugel schieben will, meldet er sich bei dem Haufen. Trotz dieser Probleme ist jedoch eines gewiss: mittlerweile sind die königlichen Einsatztruppen die einzige funktionstüchtige Armee überhaupt. Ein Faktor, den die meisten übersehen. Aber auch die Gegenseite ist bereits in Planung einer Revolution, allerdings auf anderem Wege. Hier geht es um die Mobilisierung des Volkes inklusive der königstreuen Kreise, der Versammlung der Tausend. Eine unvorstellbare, unerhörte Aktion ist geplant, die Abwahl eines regierenden Monarchen. Doch wie soll das geschehen? Himmler rätselt. Noch ist seine Organisation, der geheimnisvolle oppositionelle Untergrund, viel zu schwach dazu. Auch wenn die Mitgliedszahlen steigen, so rennt ihm die Zeit davon. Er weiß, die Gegner sind aktiv. So also schlendert der junge Prinz wie jeden Abend hinüber in sein Apartment neben der alten Villa, ein Bungalow, in dem auch sein bester Freund, Sven Hübsch-Galaktik, untergebracht ist. Himmler ist mittlerweile fest mit Bart Garapetsch Abon zusammen, schläft aber immer noch getrennt. Ein Schicksal, das er mit Svenno teilt. Seine Freundin, Svenedi, lebt ebenfalls im Haupthaus der Petsch Abons. Ein ruhiger Abend im Herbst des Jahres 219 Nedmerdian bricht heran. Schon bald verabschiedet er sich von seinem Freund und schlurft rüber in seine Wohnung. Ruber Supervolze ist ihm schlicht zu anstrengend. 200 BPM sind ihm eindeutig zu viele heute. Himmler braucht seine Kräfte am Tag. Doch in dieser Nacht soll alles anders kommen. Diepel. Bing. Tor Arimato ist in der Stadt. Nach dem eindeutigen Auftrag Basel Rebelkovs hat er unbemerkt seine Spielzeuge in Position, in den Hafen von Xankok gebracht. Jetzt, im Schutze der Dunkelheit, mitten in der Nacht, ist es Zeit, diese vom Stapel zu lassen. Er öffnet den Laderaum seines Luftkissenbootes. Teilnahmslos, abgeschaltet und zusammengekauert hocken sie rum, im abgesicherten Modus. Zwei Selbstmordboots der neuesten Exaherei. Er beblinzelt seinen Komm. Augenblicklich regt sich das Leben. Beide fahren in ihre Startposition. Ihren Befehl haben sie längst erhalten, die Terminierung von Prinz Henlei zu Westerburg. Auch seine Biometrie-Daten sind ihrer Kies schon bekannt, und sein Aufenthaltsort ist kein Geheimnis mehr: Villa Petsch Abon, Nebengebäude, rechts erster Stock. Ein als harmloser Tourist getarnter Spion Rebelkovs hat diese wichtige Information bereits übermittelt. Die kausale Intelligenz der Kampfboots wird künstlich klein gehalten. Unter die Grenze des Ich-Bewusstseins. Dies ist aus missionstechnischen Gründen erforderlich. Die Frage nach dem Sinn wäre wohl ein Totalausfall. Trotzdem ist Sprachverarbeitung bereits integriert. Selbst den Sprachfehler Arimators gleichen sie aus. Trivialer Algorithmus, kaum erwähnenswert. Was ist eure Mission? Fragt Arimator. Und Isono antworten beide mechanisch: die Zerstörung und Eliminierung Prinz Henlei zu Westerburgs unter Einbeziehung aller Bordmittel. Arimatorin Tränen herunter. So begeistert ist er von seinen Geschöpfen und deren absolutem Pflichtbewusstsein. Telminilung ausfüllen ist seine letzte Anweisung. Sofort springen die beiden Suizidats an ihm vorbei, den dunklen Pier entlang. Dann verschwinden sie in grauen Gassen, um später irgendwann den Hang zu erklimmen. Arimators Mission ist beendet. Er besteigt sein Hoferkraft und braust übers Meer davon. Geschickt kämpfen sich die beiden Boote nun durch die üppige Vegetation den Hang hinter der Metropole hinauf. Immer höher klettern sie. Die Bebauung ändert sich. Dominieren unten im Hafen imposante Wolkenkratzer, so herrschen hier an den Berghängen die Wohnhäuser. Je höher man kommt, desto feiner wird die Gegend. Die Angreifer sind fokussiert, benutzen die einsamen Fußwege zwischen den Prachtvillen, um unauffällig voranzukommen. Schleicht tatsächlich mal ein Passant durch die Nacht, so verstecken sie sich geräuschlos. Ruhe, Übersicht und absoluter Einsatzwille kennzeichnen diese Phase ihrer Mission. Hier, hoch über Xankok, thronen jetzt nur noch die Anwesen wichtiger Diplomaten der östlichen Clans. Darüber gibt es nur noch raue wilde Kirschbäume und die alte Seidenstraße, die tief ins Reich, letztendlich bis nach Lyporor führt. Das Anwesen Petsch Abon ist mit Stacheldraht gesichert. Kein Problem für die Boots. Wie eine gespannte Feder springen sie aus dem Stand darüber weg. Doch ein geschickter Wächter hat aufgepasst. Eine der Kausalspeicher simpler Abarbeitungsmaschinen gehörig durcheinander wirbeln kann. Koro Sakura, Kichikois Schäferhund, beginnt wie wild zu bellen. Er wirbelt um die verdutzten Maschinen rum und knurrt sie böse an. Hinlei schrickt aus dem Schlaf. Seine Mörder unten sind überfordert, guter Rat ist teuer. Plötzlich löst sich ein Schuss, ob gerade. Die Boots haben Feuerwaffen in ihren Arm integriert. Die Kugel verfehlt Sakura knapp. Aufgeregt bellend verschwindet er im Gestrüpp. Instinktiv, ohne zu denken, greift Hinlei nach seinen Jos. Die Jumper sind das Beste, was ihm einfällt. Flucht ist manchmal die beste Verteidigung. Er betritt den Balkon. Riesenfehler. Sofort wird er gescannt. Im ausdrucklosen Gesicht seines Gegners erkennt Hinlei eines sofort, er befindet sich in tödlicher Gefahr. Flucht. Jetzt gleich. Er beginnt zu jumpen, eine Kugel saust an ihm vorbei. Er springt auf das Dach und dann die andere Seite runter, rein in die Natur, so denkt er sich, nur weg. In diesem Moment Galactic Zwinescom. Kurzmeldung Bart Garapetsch Abon auf die Wheeler. Sofort spinzelt der junge Ruba runter in die Garage. Derweil ist Hinlei über dem Haus auf der bergseitigen Straße gelandet. Er sieht sich um. Krach, ein Boot hat ebenfalls irgendwie das Grundstück und die Begrenzungsmauer überwunden oder durchschlagen. Sie stehen sich gegenüber. Für den Bruchteil einer Sekunde sehen sie sich erneut an. Hinlei dreht sich und jumpt die Straße hoch. Immer schneller und höher springt er dabei, um die erste Kurve nach oben. Wenige Augenblicke sieht Exaha 1 sich um. Wo ist sein Kompagnon? Schnell übertönt die Verfolgungsmatrix den gemeinsamen Angriff. Das Rauschen im Kopf befiehlt ihm die Jagd. Wenige Meter Vorsprung hat Hinlei dadurch geschafft. Doch Boot 1 sitzt ihm im Nacken. Wie schnell sind die? Schneller als ich mit meinen Jos. Mal sehen. Die haben auch eine Höchstgeschwindigkeit, Hinlei gibt alles. Was sind das für Geräusche? Ein Knistern, Knacken und Schleifen, Ausrufezeichen, dazu der typische Sound eines hochdrehenden Elektromotors. Er dreht sich um. Kichikokuyamapetsch Abon kommt aus dem Gebüsch von unten auf ihrem Wheeler angeschossen. In der Luft über der Straße springt sie ab. Krachend zerschellt ihr edles Motorrad an der Felswand. Sie hat sich zwischen Hinlei und dem Boot platziert. Ist sie verrückt geworden? Exaha 1 kommt angesprungen. Kichiko schultert ihren Raketenwerfer. Sie zielt damit auf den hüpfenden Boot. Dieser eröffnet das Feuer auf seinen neuen temporären Gegner. Kichiko Kuyamapetsch Abon drückt den Knopf. Durch den Rückstoß wird sie umgeworfen, doch ihre Rakete trifft. Scheppernd zerspringt der Angreifer in 1000 Einzelteile. Sie sucht Hinlei, dann schreit sie ein einziges Wort durch die Nachtlauf. Hinlei nickt, rennspringt und hüpft weiter. Kichiko rutscht das Gestrüpp herunter, durch das sie vor wenigen Sekunden gekommen ist. Gerade noch rechtzeitig. Der zweite Boot erscheint. Sofort verfolgt er sein Ziel. Alles andere egal. Zerstörung, Terminierung, jetzt. Er beginnt zu feuern. Hinlei kommt gerade noch um die nächste Kurve. Wohin jetzt? Ins Grünzeug? Schlechte Idee. Dort macht ihn sein Angreifer platt. Seine einzige Chance ist die schnelle Flucht und irgendwann später der rettende Sprung. Boot 2 nimmt Anfahrt auf. Ganz schön floss, diese Killermaschine. 2,5 m Höhe und ein kampfoptimierter Bewegungsapparat leisten einiges. Doch er hat die Rechnung ohne Finish gemacht. Dieser kommt von hinten angesaust. Er drückt den Sprungknopf und hüpft der Kampfmaschine von hinten in die Gelenke. Diese strauchelt, und der Boot fällt tatsächlich auf seine Fresse. Zwino rast außen, Bart Karen vorbei. Bald haben sie den flüchtenden Prinzen erreicht. Hinlei, spring! Aufgeregt, aber voll konzentriert fährt Bart Kara neben ihren wildhüpfenden Freund. Dieser nimmt genau Maß, hops ein letztes Mal, und landet genau hinter seiner Ritterin auf ihrem alten Wheeler. Er umklammert sie. Bart Garapetsch Abon gibt Gas. Sphinx Galactic, der dritte im Bunde, ist an ihrer Seite. Hinten gibt Bo 2 alles. Doch er ist nun chancenlos. Der Abstand zu den Flüchtenden vergrößert sich rasch. Er wird langsamer, hält inne, friert ein. Dann tut er das, was er am besten kann, er zerstört sich selbst, sprengt sich in die Luft. Im Rückspiegel der Ausreißer ist ein kleines unspektakuläres Flackern zu erkennen, einer verlöschenden Kerze gleich. 12 Die Lieferanten drei Freunde sausen durch die Nacht. Die alte Route der Seidenhändler längst vergangener Tage wird wenig frequentiert in dieser modernen Zeit. Wer benutzt schon noch erdgebundene Vehikel? Sphinx Galactic ist mittlerweile mit seinem schicken Wheeler fest verdrahtet. Er macht die unglaublichsten Kunststücke. Ist er eventuell sogar in der Lage, als einzig lebendes Wesen ein Nickerchen während der Fahrt abzuhalten? Sein Gefährt mit dem Unterbewusstsein zu steuern. Bart Garab lagen andere Sorgen. Wohin nun? Ihr Komm ist mit dem Motorrad über dem Lenker vorne verklebst. Sie blinzelt schnell. Zum Glück gibt's Achilles verschlüsseltes 1103-Netz, den geheimen Kommunikationskanal des U. Bis Lüchorau wären es 3500 Kilometer in nordwestlicher Richtung. Machbar ohne viel Verkehr und Turbospeed. Ihr fällt spontan nur ein Ziel ein. Mal die anderen fragen, was sie dazu sagen. Was haltet ihr davon, wenn wir nach Lüchorau zu Regina fahren? Die ist zwar noch auf dem Alanis, wohnt aber schon in einer kleinen Bleibe im Osten der Stadt. Dort könnten wir uns erstmal verstecken. Flutschbraus, rutscherlustig. Sphinx ist sofort einverstanden. Ihm macht sein Teufelsritt mächtig Spaß. Gefahren erkennt er wie immer keine. Das ist eine tolle Idee, Bartkara, meint auch Henlei begeistert. Er drückt seinen Schatz dabei ein bisschen fester. Bartkara gibt Gas. Ein paar Blinzler später ist das Versteck gebucht. Regina Lachesville ist Bartkaras beste Freundin seit der Einschulung am Alanis Kollege vor 6 Jahren. Weil sie doch das schüchterne Mädchen, das gleich am ersten Tag leise nach einem Klassensprecher und den Ferien gefragt hat. Seither haben sie viele gemeinsame Fächer belegt und Stunden verquatscht. Da ist es nur verständlich, dass Regina Mitglied des oppositionellen Untergrunds geworden ist. Sie sieht am Alanis für die Organisation nach dem Rechten. Bartkara freut sich sehr auf das überraschende Wiedersehen. Mal sehen, was inzwischen alles so passiert ist. Die Fahrt geht inzwischen durch das karge Gebirge der uralten Welt. Am westlichen Ende der Hochwüste steht seit Jahrhunderten das ehrwürdige Tor der Clans. Es markiert eindrucksvoll die Reichsgrenze vor aller Zeit. Stolz trotzt es noch heute der Natur. Unsere drei Helden haben wenig Zeit für Sehenswürdigkeiten, so wichtig ist es, Lüchorau heil zu erreichen. Vor Beginn der zweiten Nacht wirft Bartkara das Zelt, genau wie damals vor 6 Jahren auf dem Exo. Noch in der Luft entfaltet es sich und landet in voller Funktion an der kleinen verlassenen Haltebucht mitten in der Steppe. Der Blick fällt in den Sonnenuntergang und einen Kanon. Alle werden sentimental. Diese Szenerie erinnert zu sehr an das Abenteuer damals inklusive Sphinx' Ableben. Sie umarmen sich. Bald darauf strecken sie die Glieder, um endlich Kraft zu tanken. Wie geht es weiter? Lüchorau, und dann? Was weiß ihr Spion Neues? Die Hauptstadt des Königreichs der Tausend ist kein militärisches Sperrgebiet. Es kann auch keine Rede davon sein, dass sich das Land inoffiziell im Kriege befindet. Wie bereits erwähnt, sind Hyperzars-Kräfte die einzigen auf weiter Flur. Heutzutage werden Entscheidungen hinter den Kulissen ausgehandelt. Das Volk spürt vielleicht ein laues Lüftchen, die Fäden in der Hand halten jedoch die Strategen hinter den Palastmauern. Hier im Osten Lüchoraus, einer schicken Wohnsiedlung moderner Machart, hat sie also Unterschlupf gefunden, Regina Lachesville, Bartgaras langjährige Freundin. Diese drückt gerade den Knopf. Nach einem kurzen Wirrsinn geht's rein in das Treppenhaus und rauf in den 3. Stock. Regina wartet bereits, sie wirkt etwas angespannt. Sie begrüßt zuerst Hinlein und Sphinx, dann umarmt sie ihre Freundin und meint: Kommt gleich rein. Es gibt viel zu besprechen. Die drei Neuankömmlinge fühlen sich sofort pudelwohl in Reginas kleinem Reich. Sie fährt fort, zuerst das Wichtigste: unsere Freundin, die Gründerin des UND, Erwil und Baden ist verschwunden. Ihr Vater ist total verzweifelt. Der 2. Schicksalsschlag. Viele machen sich Sorgen, oh nein. Henla ist entsetzt, der arme Alwind. Wie soll er das jetzt auch noch verkraften? Seit dem feigen Mordanschlag vor 6 Jahren ist seine Erwi doch alles, was ihm noch geblieben ist. Bartgara und Svinne sind ebenfalls schwer getroffen. Beide verdanken der jungen Parkingerin mehr als nur den gekaperten Roktar damals. Beide schätzen sie als Organisationstalent. Henla ist in Gedanken versunken. Nach einer Weile mustert er seine Freunde und meint: Leute, ich glaube, Es ist Zeit, dass wir drüben wieder mal nach dem Rechten sehen. Deine Schwester, Bhatkara, macht eine so tolle Arbeit hier, es gibt mehrere Gründe jetzt zu verschwinden. Keiner unterbricht ihn, alle lauschen gespannt. Erstens müssen wir Evie ausfindig machen, keine Ahnung wie, aber uns fällt schon was ein. Zweitens braucht ihr Vater nun jeden Beistand, den er kriegen kann. Ich habe da schlimme Befürchtungen. Svenor ist sowieso immer und überall dabei, egal was, wann, wo, warum, den braucht er doch keine zu fragen, aber auch Bhatkara, die kluge Diplomatin, nickt. Ja, stimmt, Hinlei, jetzt muss es sein. Danke auch wegen Kichiger. Sie drückt kurz sein Handgelenk. Aber du vergisst, der Raumtunnel ist militärisches Sperrgebiet. Wie sollen wir darauf kommen? Die Zeiten haben sich geändert. Soweit ich weiß, scannen sie hier jedes Cockpit. Alle, ganz egal wen, selbst die Lieferanten mit der grünen Karte, das ist es. Regina schnippt mit den Fingern und hebt die Hand, wie damals am Tag 1 im Arlanis. Die drei Rebellen starren sie fragend an. Svenor macht seine berühmte Rundschnute dazu. Zwei Nebon, meint Regina lapidar. Herr, Svenor wird es nun zu viel erblubbert dazwischen zwei Nebon, wer ist? Regina ergänzt, sie ist meine Tee-Eis-Host-Lieferantin. Zwalny hat mir schon oft stolz erzählt, dass ihr bester Kunde oben am Tunnel Gamma I arbeitet. Sie schüttelt vergnügt den Kopf, unglaublich, was der wegputzt. Bhatkara hält sich die Backe und zieht die Augenbrauen nach oben. Nyalinesu? Jetzt wird einiges klar. Sie erwidert, Moment. Willst du damit sagen, dass deine Lieferantin zufällig den fetten Nyal oben auch beliefert? Sie hält inne. Ihre fünf Finger bedecken den Mund, Entschuldigung, ich meine ja nur. Nyal ist halt Nyal, und gut, Regina tröstet sie sofort, ist schon okay. Brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Was mir Zwalne über den schon alles berichtet hat. Scheint eine Schwäche für Süßes zu haben, der Typ, und für Fettiges, alle drei grinsen vielsagend, dazu kommt noch eine Ladung Cola, meint Hinlei weiter. Regina klärt weiter, auf der Zufall ist weniger groß als vermutet. Bhatkara. Wir sitzen doch hier in der Nähe, diese Firma, mein ich. Von mir geht's dann direkt drauf. Ich bin an dem Tag ihr einziger Kunde außer diesem Riesenbaby. Die ist jedes Mal bis zur Oberkante vollgeladen. Warte mal, sie zückt ihren Kompass-Einzufall. Genau heute krieg ich meine nächste Sendung. Da kauf ich einfach mehr. Und zwar Nibon nimmt euch mit drauf. Was sagt ihr dazu? Svenor macht seine Box-Air-Faust super toll, klasse ab dafür. Alle lachen sich kaputt. Selbst im Krieg schafft Svenor das Unmögliche. Jetzt heißt es zunächst mal geduldig warten, auf diese seltsame Lieferantin namens Zwalnibon. Wird sie kooperieren? 13 Geheimtransport, so wie eigentlich jeden Tag, ist die fleißige Lieferantin Zwalnibon bestens gelaunt und gut bestückt. Recht elektronisches Blieb-Blub erklingt in ihrem Firmenrocktal, als sie zur Landung hier im Osten Lyporos ansetzt. Schöner Tag heute, nur zwei Kunden. Ganz ehrlich. Erst Regina Lachles Wille, und dann ihr persönlicher Liebling Nyalinesu? Ja, sie ist sehr stolz, als erste Ruber der Firma sowas Wichtiges wie den Chef der Lematiker des Raumtunnels zu beliefern. Ein Prestigejob, selbst für eine so große Organisation wie T-Eis-Host. Er hat sich tatsächlich persönlich für sie eingesetzt, wegen exzellenter Lieferqualität. Bei dieser Referenz kapitulierte sogar der Personalchef. Ihr Weg in diese außergewöhnlich tolle Position, gerade für eine Ruber der Strümer, war lang und steinig. Zuerst nur als Copilotin im Einsatz hat sie es doch recht schnell geschafft, den Fetten von sich zu überzeugen, ein Wort, das Zwalne übrigens niemals über die Lippen kommen würde. Für sie ist eher ein Heiligtum. Kein anderer Mitarbeiter schafft es, die Speisen so lustvoll zu präsentieren. Er dankt es ihr dafür vielfach mit seinem gesegneten Appetit. Heute läuft ihm regelrecht das Wasser im Munde zusammen, denkt er nur an sie. Zwalnibons Besuch ist neben dem alten Tja-Talent das Hicklick seiner Woche. Trollab liebt Bleba. Zwalnibon kommt mit ihrem kleinen Korb angetanzt und klingelt nun bei ihrer ersten Kundin. Ja, bitte? Fragt Regina Lachleswille am anderen Ende der Leitung. Guten Hallo, bin ich Zwalnibon vom T-Eis-Host? Lieferung, Punkt, genau, Landung. Jawohl. Okay, komm rauf. Zwalni, Regina drückt den Knopf. Ohne böse Vorahnung begibt sich die Lieferantin daraufhin nach oben. Doch diesmal soll alles anders kommen. Regina erwartet sie bereits, Die Tür ist offen, doch wer sind all die anderen? Höflich grüßt die fleißige Ruba guten Hallo, bin ich zwar in ihr Blick fällt auf den neugierigen Sphinhüsch. Du bist wer? Fragt sie verdutzt. Bin ich Sphinhüsch, antwortet unser Held kurz, helfst du wollen uns? Fragezeichen ich klar frage. Zwalnebohn ist verstört. Lieferante Not bin ich. Liebe Regina, sind hier deine 1-Minuten-Burger nebst leckeren eben solchen Pommes. Zwalnebohn versucht zur Tagesordnung überzugehen, doch diesmal nimmt Regina die Regie in die Hand. Sie wird genauer. Hör mal, Zwalne. Wir haben einen Anschlag vor. Am besten setzt du dich erstmal. Zögernd nimmt die Lieferantin Platz. Ist irgendwas mit ihrer Lieferung? Regina war doch immer sehr zufrieden. Fragend sieht sie sich um. Dein nächster Kunde ist doch dieser Niel, von dem du mir schon so viel erzählt hast. Ein breites Grinsen zieht übers Walnes Gesicht. Sie nickt heftig. Zwalni, dann musst du mir diesmal dringend helfen. Ich brauch deine Hilfe. Fleht Regina meine 3 Freunde hier, Hinlei, Bart, Garang, Zwino müssen unbedingt rüber zum Indie, alle 3 winken schüchtern. Außerdem sind sie alte Freunde von Herrn Benersu, genau wie du. Kannst du mir helfen? Die Angesprochene kratzt sich die Schläfen. Sie kneift ein Auge dabei zu, dann antwortet sie wie folgt: Nein, no, nie, nu. Total völlig ausgeschlossen zuschließen ist dies. Ist das Sperrgebiet. Cockpit meines wird gescannt. Gesamter Liefraum des Restes ist gefüllt. Oben bis hin. Großte ist Hunger vom Jall. Regina setzt ihren Joker, dann kaufe ich dir den Laderaum frei. Damit sich unsere 3 Freunde kurz darin verstecken können, ah. Zwalni kreischt los, niemals, nie vergessen habe ich auch nur ein einziges Stückelchen. Nein. Nial, der Arme wartet mich. Uhoho, uhoho. Zlatzlatzwa. Zwalni schüttelt wie wild den Kopf. Sphinhüsch Galaktik geht auf die Knie. Er winselt, helfst du musst uns bestimmt. Brauchen wir alles sofort. Bitte danke ab dafür, liebe Zwalnibohn. Zwalni gibt was aufrupsch zurück. Sphinhüsch erhebt sich. Sie stehen sich nun gegenüber, beginnen zu tänzeln, grunzen und quieken. Dabei werfen sie die Hände abwechselnd in die Höhe und wedeln mit den Fingern dabei. Sie unterhalten sich in der Ausdruckssprache aller Ruba des Trümer. Für Hinla und Bart Gara ist dies bereits etwas familiär, immerhin spricht Svenno zu Hause auch mit seiner Svenne die Aufrupsch. Bart Gara kann sogar selbst ein paar Brocken. Sven ist ganz erpinig darauf, es ihr beizubringen. Die arme Regina Latschleswil hat jedoch ein ungläubiges Gesicht aufgesetzt. Sie sperrt die Augen auf. Svine und Svalni sind derweil zu einem Ergebnis gekommen. Auf Deutsch erklärt er Svalnibohn lieb ist und gut. Kaufen ja beim nächsten Mal. Aber Regina heute, so ist's Pflicht. Diese strahlt sofort klar, kein Problem. Ich nehme alles, bis ihr 3 Platz habt. Wenn es zu viel ist, gebe ich heute Abend eben eine kleine spontane U-Party. Bart, Garant, Hindler umarmen zuerst Regina, dann alle 4 zusammen die hilfsbereite Zwalni. Blub, blub, stopp, wiegt sie, wird sie doch fast erdrückt. Bringe zuerst, rauf ich die Speisen und Getränke. Wenig Süßes ist wird dabei, uhuhuje. Nial, Armer. 14 im Sperrgebiet, kurz darauf erscheint Zwalni erneut. Von Kopf bis Fuß ist sie diesmal bepackt. Es ist kaum zu glauben, wo sie überall die Kalorienbomben an ihrer Uniform platziert hat. Regina hat glücklicherweise eine recht große Gefriertruhe. Mit etwas Mühe findet tatsächlich alles darin Platz. Doch zu früh gefreut nochmal muss ich laufen. Mit diesen Worten sprintet Zwalni raus, die 2. Ladung zu holen. Zwalni kommt zurück, noch mehr beladen. Regina bläst die Backen auf. Also gut, dann in den Kühlschrank. Ich würde das schon irgendwie, kurz darauf ist tatsächlich alles verstaut. Ja, Regina ist nun auf Wochen versorgt beziehungsweise. Ihre Orgie eine echt gute Idee, Zwalni hat es nun eilig los, ihr kommt. Wenn schon leer auch dann pünktlich. Schnell verabschieden sich Svine und Hinlei, Bart Gara braucht 30 erst länger, dann folgen sie ihrer neuesten Mitstreiterin nach unten. Da steht er auch schon ihr Geheimtransporter. Dass es sich dabei um ein Tiefkühlkostlieferfahrzeug handelt, hätte sich keiner träumen lassen. Sie steigen ein. Es ist recht eng hier vorne im Cockpit. Bart Gara sitzt auf Hinleis Schoß, Svinok quetscht sich daneben, Trotzdem ist der Platz hier 100-mal besser als im Eisraum hinten bei minus 30 Grad. Sitzt ihr alle still. Los geht es normal. Die Pilotin, Svalnibon, startet. Das Automobil setzt sich in Bewegung. Die Nanoturbflügel klappen aus. Das Flügel hebt ab. Rauf geht es zu ihrem geostationär geparkten Turb oben am Lyporo Peter I. Svalny sorgt für Unterhaltung. Galaktiz-ähnliche Chiptunes erklingen. Svinor macht trotz Platzmangel begeistert mit. Sie verlassen den Luftraum. Die Flügel klappen ein, der Ultrasinn-Motor startet. Ihr Flüger hat sich zum Roptar gemausert. Nachdem Antworten wären mit ihm sogar Reisen bis zum Fix, oder nach außen, dem erst möglich. Nach dem Docken ändert sich Zwalnis Verfassung. Sie wirkt nun angespannt und murmelt wie oje. Müsst ihr bald verschwinden. Haltet gut euch fest. Kalt ist es hinten. Beginnt sogleich das Sperrgebiet. Sind's dann nur Minutenware? Läuft es glatt an? Sie runzelt die Stirn. Sie verlangsamt ihr Schiff. Irgendwo hinten sind tatsächlich die ersten Lichter des Raumtunnels zu erkennen. Sie nähern sich dem Verwaltungskomplex Lieferantenzone. Svalny wird zusehends nervöser rein, ihr müsst bestimmt. Svino öffnet die Tür. Eisiger Wind dringt ins Cockpit. Er beginnt zu zittern. Dann quetschen sich unsere drei Helden hinein. Sie umklammern sich fest. Hoffentlich kommen sie hier lebend raus. Im neu eingerichteten hoheitlichen Kontrollterminal geht derweil alles seinen gewohnten Gang. Wenig Verkehr. Die Anzahl Arbeiter hier oben ist überschaubar. Das meiste läuft wartungsfrei. Den Rest übernimmt die Jalsbootarmee. Svalnibon meldet sich per SMS. Einer der beiden Wachposten murmelt die schon wieder. Wo frisst er das nur hin? Sein Kollege schmunzelt, wollen wir sie wieder mal kontrollieren. Ich hab Hunger. Doch der andere wiegelt ab, spinnst du? Erinnere dich doch nur mal an das letzte Mal. Der Fette hat uns die Hölle heiß gemacht. Wir können froh sein, dass wir den Posten noch haben. Ich will pünktlich Feierabend machen. Stimmt ja, wie konnte ich das vergessen? Fragezeichen. Aber wir machen heute mal zumindest einen optischen Scan. Ist gut für die Statistik. Gesagt, getan. Grüne Strahlen durchleuchten Zwalnis Transporter. Keine besonderen Vorkommnisse. Sie bekommt Freigabe. Die T-Eis-Hostlieferantin entfernt sich vom Kontrollpunkt und nähert sich in Jalsreich. Sie ruft ihn an. Am anderen Ende der Leitung herrscht helle Aufregung endlich. Da bist du ja. Wo hast du nur so lange gesteckt? Nial ist außer sich. Dabei hat Svalny gerade mal 5 Minuten Verspätung. Verständlich, ist sie doch normalerweise pünktlich auf die Minute. Sie stottert jawohl, sehr geehrter Herr Nial. Und Röstliche und Röstlichkeit. Der Kunde ist mein König. Da gehe ich an sofort bestimmt. Sehr wohl. Okay, schon gut. Hauptsache du kommst überhaupt. Ich schalte dich frei. Bis gleich. Svalny schluckt. Wie kann sie die fehlende Ladung nur erklären? Jetzt aber schnell die blinden Passagiere befreien. Sie öffnet die Tür. Svalny fliegt heraus, ganz blau im Gesicht. Er zittert am ganzen Körper. Hinla und Bartgare haben Eis in den Haaren. Auch sie haben schon mal besser ausgesehen. Beide sind so weiß wie Schnee. Sie kratzen sich den Reif aus den Augen. Der Roktar hat inzwischen angedockt. Eine Analoghaut umspannt die gesamte Kanzel. Vakuum versiegelt, hin zu den Gängen des Ringbeschleunigers. Svalny drückt den Knopf. Das Cockpit springt auf. Saugt Nial alles nun hier eia. Alle schreien auf. Eine unsichtbare Kraft zit an ihnen. Nial hat die Strecke scharf geschaltet und sein Lieblingsspielzeug betätigt. 3 Rebellen inklusive einer Lieferantin werden mitsamt dem Inhalt des Laderaums von dieser geheimnisvollen Station verschluckt. 15 mit und ohne Nial 4 Personen und einige Packstücke sausen durch die Luft. Die kreisrunden Kanäle der Station lassen nur eine Richtung zu. Alle kennen bereits die Prozedur. Doch selbst Svalny entfährt jedes Mal ein Kreischer. Freudenschrei klingen anders. Dennoch ist das Tunnelsystem eine effektive Methode, hier oben im luftleeren Raum Waren, oder in unserem Fall sogar Menschen zu transportieren. Dies ist umso verständlicher, weil die magnetische Gravitation auf exakt 0.05 G eingestellt ist. Nial will das so. Er wiegt nun 20 Kilo. Weiter geht's um die Ecken. Svinor ist der Schnellste.

und betippt die Screen genau einmal. Sofort rast Njals Makro los. Der ganze Bildschirm explodiert. Inspektorchen. Jetzt geht der Boot hinter und behebt das Bissel. Glauben Sie, der Neue hätte das auch so schnell gelöst? Vergessen Sie's. Der Inspektor schüttelt den Kopf Frau Linnea so. Ihrem offensichtlichen Vorteil von drüben trügen Unregelmäßigkeiten in ihrer Amtsführung. Andra überhört dies. Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Sie sind uns schon lange ein Dorn im Auge. Halten Sie sich an die Regeln. Wir wissen, dass Sie ab und zu Ware erhalten. Andra bleibt absolut ungerührt. Brandstotter hat diese Anschuldigung also in den leeren Raum gesprochen. Ohne auf den Vorwurf einzugehen, antwortet sie, mach was du willst. Ich habe meinen Laden unten in Sindari. Soll der Neue doch übernehmen. Mir egal. Draußen fährt das Gespräch weiter, doch jetzt und hier ist es angebracht, einen anderen Schauplatz zu betrachten. Sphin Hübschs körperliche Verfassung zwischen all dem beißenden Gemüse ist mittlerweile kurz vor dem Kollaps. Trotz seiner provisorischen Nasenstöpsel hat er mittlerweile einen schrecklichen Niesreiz entwickelt. Er ist kurz vor dem Platzen. Er fängt an zu strampeln. Gerade noch rechtzeitig schnappt Bart Kara seine Füße. Er reißt die Kopfhörer aus der Nase und hält sich den Zinken lieber mit beiden Händen zu. Er zuckt am ganzen Körper. Von hinten greift Hinlei ein. Er legt zusätzlich seinen Arm ums Vinos Mund. Wie lange wird das noch gut gehen? Jedes Luftholen ist ein kleiner erstickender Grunz. Draußen winkt Chefinspektor Brandstotter derweil ab, Sie übertreiben, Frau Linnea Su. Auch Sie können Mann auswechseln. Ich schreibe das alles in meinen Bericht. Bei der nächsten Verfehlung holen wir Sie. Sphin Hübsch wird zu viel. Tränen laufen aus seinen Augen. Das Kitzeln im Hals ist zu groß. Durch all die Schutzvorrichtungen über seinem Gesicht beginnt er zu explodieren. Brustet und hustet ein paar Mal schnell hintereinander gleichzeitig. Wie wird das draußen ankommen? Fliegt die Tarnung auf. Hinlei greift nach seinem Colt. Was ist das? Eine Zehntelsekunde nach Svino stimmt Andra eine schauerliche Liebesweise an Kulakrimlemeloime Zizekradinata. Huahu, ein heulendes schauerliches Gesäge erschallt. Brandstotter hält sich die Ohren zu. Er wedelt mit der Hand vor seinem Gesicht. Die ist total durchgeknallt. Ein Fall für die Irrenanstalt. Aber er hat Svinos Huster überhört. Zwischen dem Gejaule schreit er aufgebracht, was ist denn in Sie gefahren? Fragezeichen halten Sie die Klappe. Sie sind total verrückt. Doch mit erhobenen Händen in Kombination mit ihrem grausamen Gesang schafft es Andra Linnea so, den Inspektor vor die Tür zu bewegen. Dort zeigt er ihr zum Abschied den Vogel und macht sich kopfschüttelnd davon. 17 Valentins neueste Erfindungswiener strampelt immer noch in seiner Vorratskammer. Da passiert es trotz Bartkaras Haltegriff trifft er die Tür. Sie springt auf. Endlich Frischluft. Vorsichtig lugt Hinlei raus. Entwarnung. Dort steht nur eine bestens gelaunte Andra Linnea Suso, den sind wir los, gluckst sie zufrieden. Schon gibt es Wichtigeres zu tun. 3 Abtrünnige müssen runter nach Sintere geschafft werden. Wie ist das in diesen Zeiten bloß zu bewerkstelligen? Am besten wir hauen gleich ab, murmelt die Telematikerin. Wer weiß, wie viel früher der neue Schleimer diesmal aufkreuzt? Die Multimakros verrichten ihren Dienst. Jetzt ist die Luft noch rein. Den 3 Rebellen kommt das gelegen. Außerdem ist keiner auf ein Tunnel-Spezialmenü gespannt. Wie auf ein geheimes Signal hin strahlt Andra plötzlich, wollt ihr was zur Stärkung? Ich hab geröstete Hühnerherzen da. Die sind auch kalt lecker. Ganze 2 wedeln mit dem Kopf. Svino schüttelt sogar noch seinen Zeigefinger dazu. Nur Patgara meint vielen lieben Dank. Aber wir haben es eilig. Das nächste Mal dann, versprochen. Andra versteht, und somit macht sich die Geheimtruppe auf ihren Weg. Diesmal gibt es keine besonderen Vorkommnisse, zum Glück. Ein Inspektor pro Tag ist mehr als genug. Bald ist Andras Schienenroktar erreicht. Wir erinnern uns, der fliegt exakt 2 Punkte an. Linnea so schwarz und den Ringbeschleuniger im All. Sie ist eben keine Meisterpilotin. Die 3 Geächteten verstecken sich unter den Sitzen. Andra wirft eine Decke drüber. So kommen sie ungeschoren nach unten. Es kommt öfter vor, dass Abteilung Hexenküche Telematik frisches Gemüse auf diese Art und Weise transportiert. Nach dem absurden Klettern vor 3 Freunde hervor, und machen es sich in ihren Sitzen bequem. Sündari, Hinleis Geburtsort, liegt vor ihnen. Wie hat er sich verändert? Vor 6 Jahren ist der junge Prinz heimgekommen, heute residiert in seinem Elternhaus Tokyurevich, der Neuregent von Bach. Seine Eltern sind weit im Norden, bei den Parkingern untergetaucht. Die Eisenbahn setzt zur Landung an. Das Flüger klappt die Flügel ein und parkt unspektakulär vor Linasu Sports. Sie betreten den Laden. Sofort ist mechanisches Gekritze zu vernehmen. Herzlich willkommen bei Linasu. Oh, der treue alte Butti kommt angewackelt. Er friert ein. Guten Abend, Herren, grüßt er. Dann fällt sein Blick aufs Finnisch, er meint verwirrt er schon wieder. Da muss ich wohl die Sub für problematische Kunden aktivieren. Hinla und Bart Kara fangen an zu grinsen. Sie denken beide an Svinostots Aktion von damals. Ein wirrer schlaksiger Kerl erscheint keine Angst, Butti. Heute bin ich ja da. Aha. Das ist also Valentin Linasu, Andrasmann und seines Zeichens Erfinder der verrücktesten Sportgeräte, die man sich nur vorstellen kann. Mit seiner großen Brille, der abgewetzten Kleidung und den schmutzigen Fingern sieht es so aus, als ob ihm das Erfinden mehr Spaß bereitet als der Verkauf dieser Produkte. Aber dafür hat er ja seinen Butti. Wie es der Zweifel will, murmelt er, bräuchte ich gerade ein paar Bittertester für meine neuen Klettergradros. Herr Bitterhu, antwortet Sphinx Galaktik. Zu stark ist seine Erinnerung an die Katastrophe mit den Jumper vor 6 Jahren. Stolz fährt weint in Fortnite ja meine neueste Erfindung. Sie sind mein Meisterstück. Er zieht 4 blaue schwapplige Gummistücke hervor. Diese Überzieher sind der letzte Schrei. Technisch auf dem modernsten Stand. Unser junger Ruba schaut skeptisch rein. Der Erfinder beginnt seinen Vortrag dank des elastischen Vakuumsträhnchen, saugt sich das Modell an Fingern und Zehen fest wie eine zweite Haut. Das hochwertige Nanomaterial im Innenbereich bietet höchste Abriebsfestigkeit bei maximalem Grip. Sveno sieht ihn mit offenem Mund an. Klettergradros sind speziell entwickelte Überzieher zum Vertikalklettern. Sie schützen die 4 Extremitäten vor schlimmen Schürfwunden und geben mehr Por und Reibung dank ihrer Bauform und Klebegummierung. Auch Hinlei hat nun Probleme zu folgen. Das Kernstück der Erfindung sitzt in den Spitzen. Mein selbstentwickelter reaktiver Schmelzklebstoff ist der erste mit Cyanacrylat-Eigenschaften. Drücken bedeutet Klebampuls an, ziehen erneutes Schmelzen und damit lösen zum Weiterklettern. Jetzt ist selbst Bart Garafetch Abon ausgestiegen. Polyurethan mit thermoplastischem Charakter ist seine Grundlage. Die thermareaktiven Polymer erlauben dank ihrer hohen molaren Masse ultra kurze Füge und Bestzeitenpunkt. Die Schmelzenergie wird durch mechanische Energiewandler während des Kletterns und Dämmernd erzeugt und weitergegeben. Alle sehen ihn nach diesem Referat mit großen Augen an. Der Erfinder ist selig. Er hält die Wunderdinge unseren 3 Helden vor die Nase. Wer will als erster? Sofort schnappt Svino zu, doch Valentin ist schneller. Eine beachtliche Leistung. Stopp! Erst brauchst du 9 Schleicher mit abreißbarer Spitze. Aber auch die habe ich bereits erfunden. Er sieht auf Svinos Füße. Du hast ganz schöne Latschen. Aber ich glaube, die größte Größe passt. Er kramt aus einem Regal hinter sich schicke flache Turnschuhe hervor. Optisch sind diese kaum von Svinos derzeitigem Schuhwerk zu unterscheiden. Tatsächlich, wie damals mit den Jumpern, passt auch diesmal die XXL-Größe wie angegossen. Stolz sieht Sveno seine neuen Schuhe an. So, und jetzt, einfach die Spitze wegreißen. Sphinx ist erstaunt, wie leicht das geht. Treu wie Kurosakura blinzelt er Valentin daraufhin an. Und hier, tada, sind schließlich deine neuen Klettergradros. Sofort schnappte sie sich und zieht alle 4 über. Er springt an die Decke und bleibt sofort kleben. Botti dreht sich im Kreis. Er ahnt Schlimmes. Zacks. Svino wechselt die Arme. Auch das klappt einwandfrei. Als beide oben haften, wirft er auch seine Füße hoch. Jetzt hängt er an der Decke mit allen 4. Er beginnt kopfüber zu krabbeln. Immer schneller saust er durch den Laden, wobei auch das eine oder andere Preisschild aus der Verankerung gerissen wird. Botti wackelt unkontrolliert auf seiner Position herum. Jetzt will es Finnisch Galaktik aber wissen. Er löst die Hände und steht somit von der Decke aus nach unten. Er beginnt zu rennen. Funktioniert gut. Doch was ist mit Bremsen? Wie geht das? Ah! Zu spät. Er kracht in die 5 Zuschauer, der Boot steht zum Glück etwas abseits. Sie ziehen ihn von der Decke ab. Swino schüttelt sich Energie fiel brutal zu. Gurgelt er schließlich. Hinla und Bartkara beginnen zu lachen. Andra zieht die Augenbrauen nach oben. Botte schaukelt immer noch bedenklich. Valentin ist begeistert. Die Tüftelei hat sich gelohnt. Seine Klettergardross haben soeben den ersten Praxistest sehr erfolgreich bestanden. 18 vom feinsten Po, man könnte meinen, dieser Zusammenstoß eben könnte uns vor 3 Abtrünnigen aufgeweckt haben, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jetzt in der Erleichterung merken sie erstmals, wie müde sie tatsächlich sind. Selbst Bart Garafetsch Abo dreht sich zur Seite und gähnt kurz in ihre Hand. Ein sicheres Zeichen, wie schlimm es um sie bestellt ist. Andra bemerkt dies. Sie nickt und meint, kommt mit hoch in unser Gästezimmer. 3 müde Spione folgen ihr. Valentin denkt derweil angestrengt über etwas nach. Dann murmelt er geheimnisvoll, mir ist da grad was eingefallen. Was er wohl damit meint. Schwupp. Schon verschwindet er in seiner Bastelstube. Botte ist somit alleiniger Besitzer des Ladens. Am nächsten Morgen Lagebesprechung. Wie geht es weiter? Hinleis zu Hause fällt weg, ist längst von Jurevic in Beschlag. Aber es gibt da doch noch Hinlei fällt etwas ein. Bartkara, hast du noch die Nummer von unserem alten Hausmeister? Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass er etwas außerhalb der Stadt in einer alten Werkstatt hausen soll. Wer Bartkara genauer kennt, weiß jetzt schon ihre Antwort. Die kluge Diplomatin hat ein nahezu fotografisches Gedächtnis und speichert jedes noch so kleine Ereignis ab. Sie beblinzelt ihren Komm hier Hinlei. Wenn sie noch gilt, ist 6 Jahre alt, die Nummer. Ich glaube kaum, dass du die über das neue 1103 Netz bekommst. Tatsächlich, selbst wenn die Nummer noch stimmen sollte, so fehlt der geheime Software-Decoder auf dem Zielgerät. Es gibt nur eine Möglichkeit, Andras Firmencom. Linerso Sports muss also diesen Anruf tätigen. Hoffentlich, wahrscheinlich, überlebt der Laden dies. Wird tatsächlich jedes Gespräch eines alten Rentners überwacht? Swinger flitzt los. Kurz darauf hat dann Hinlei seinen ehemaligen Hausmeister am Apparat. Er muss ganz schön brüllen. Willis Ohren tun es seinen Augen gleich. Zeit zum Aufbruch. Schon wieder. Das Leben im oppositionellen Untergrund ist rasant. Diesmal ist die Strecke jedoch zu weit zum Hüpfen. Anders als damals fliegt sie diesmal an drüber. Dies bedeutet einen enormen logistischen Aufwand. Valentin stellt das Navi ein. Zum ersten Mal fliegt Andra eine andere Strecke als rauf zum Ringbeschleuniger. Doch Valentin hat noch eine andere Überraschung auf Lager aufgepasst. Ihr 3 beginnt ich habe gestern eine kleine Idee gehabt. Swinnow macht große Augen. Ich habe für eure brandneuen Klettergardos ein paar auf montierbare Jos entwickelt. Er streckt 3 neue Super-Nalo-Sprungfedern in die Höhe. Die werden einfach geklipst. Tatsächlich. Sofort rasten sie unverrückbar felsenfest, genau in der Mitte unter dem Quadroschuhwerk ein. Der Erfinder fährt fort, allerdings fehlt hier die Einstellungsmöglichkeit der originalen Jumper. Die stehen immer im Sportmodus. Sphinx Galaktik macht seinen berühmten Rundmund. Hier, ich gebe die euch mit. Immerhin ist eure Jumperei legendär. In Kombination mit den Klettergardos ist das noch nie ausprobiert worden, aber wenn es einer packt, dann er. Hierbei nimmt er den jungen Huber gesondert ins Visier. Staunend nehmen alle 3 ihre neuen Wunderdinger in Empfang. Schnell sind sie verstaut. Mit dieser Zusatzausrüstung geht's jetzt sogleich rüber zu ihrem alten Weggefährten Wilhelm Rechtenberg. Jedem der 3 ist das Abenteuer in seiner fliegenden Apotheke noch wach im Gedächtnis. Was wird sie diesmal erwarten? Kann er sie zu Eiwindl und Baden bringen? 19 Mui Aufrettungsflug Andra ist unwohl. Sie kratzt sich den Rest einer Eierschale aus dem Haar. Spaß am Fliegen haben andere. Die Markrotter-Lematikerin steht am liebsten in ihrer Hexenküche. Hier, ich hab euch ein paar Sandwiches gemacht, murmelt sie zur Zerstreuung. Bartgara nimmt die kleine Tüte in Empfang und lugt hinein. Da schau her, recht moderat für Andra. Weißbrot mit Mozzarella und Tomate. Sphinx verschlingt seinen am schnellsten. Im Flug betrachtet Hinlei die Stadt seiner Kindheit.

Im Augenblick ist jedoch wichtiger, dass ihre Rebellen kommens unortbar für die lokalen Behörden sind. Was gibt's Neues? Fragt Hinlei. Bartgara antwortet soweit so gut. Verstärkte Militärpräsenz vor den Plantagen. Luftwaffe in Bereitschaft. Für was? Sonst ist es recht ruhig. Herold soll sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Kichiko rekrutiert fleißig. Bravo, aber schön, murmelt jemand Bestimmtes. Die Landschaft ändert sich. Wird schroffer. Tannen bestimmen bald das grüne Bild unter ihnen. Wird Mui diesmal den Festplatz unbeschadet erreichen? Svino kratzt sich die Nase. Kein Grund zur Sorge. Das altbekannte, Mui rasierte Wäldchen vor dem Festplatz liegt vor ihnen. Diesmal packt sie es. Die alte Möwe setzt auf dem verwaisten Festgelände dahinter auf. Für den Rückflug brauchen wir dringend Sprit, ist Wilhelm Rechtenbergs pragmatischer Kommentar. Ich zähl auf euch. Eure Handys funktionieren doch hier? Svino hält ihm seinen Komm direkt vor die Nase. Ein großes grünes Online ist neben einem winzigen 1103 zu erkennen. Opa Willi ist zufrieden. Jetzt aber los zur Hütte, murmelt der Alte. Nehmt ruhig ein paar Decken mit. Kann sein, dass wir dort nächtigen werden. So geschieht es, dass sich vier Personen, mit Decken bewaffnet, auf ihren Weg machen. Ihr Ziel ist der alte Grillplatz am Fuße des Berges Storsteinfjell hier im Kernland der Parkinger. Wenige Minuten später ist die stattliche Blockhütte zu sehen. Diese dient gleichzeitig Wanderern als Schutz. Sie ist deshalb unverschlossen. Jeder kann hier übernachten. Derzeit ist sie jedoch, wie zu erwarten, verwaist. Diese Gegend hier ist nur zum Septemberfest bevölkert. Sie betreten die mächtige dunkle Hütte. Die Jugendlichen öffnen die Holzverschläge vor den Fenstern, damit wenigstens etwas Licht in die Hütte fällt. Was ist das? Hinten im Eck ist ein Rucksack nebst Schlafsack zu erkennen. Auf ihm liegt ein Stück Papier. Opa Willi hat eine schlimme Vorahnung, er spintet hin. Auf dem Zettel steht nur ein einziges Wort, Evi. Es ist von einem Herz umrahmt. Alle vier schlucken. Schnell, wir müssen ihn suchen. Er muss ganz in der Nähe irgendwo sein. Opa Willi kennt sich am besten aus. Er sprintet so schnell er kann rüber zum einsamen Grillplatz. Mächtige Eichen säumen ihn. Willi Rechtenberg wird mulmig. Er rennt auf ein besonders stattliches Exemplar zu. Schön ist es hier. Hinten plätschert ein kleiner Wasserfall des Storsteinfjellental. Doch es gibt hier noch etwas anderes zu sehen. Opa Willi friert ein. Hinlei legt eine Hand über Patkaras Augen. Hier hinten also, in der freien friedlichen idyllischen Natur des Kernlandes der Parkinger, hat er also seinem Leben ein Ende gesetzt, Eiwindel und Baden. Mit gebrochenem Genick hängt er da. Ein Schatten seiner selbst. Abgemagert. Die ehemals blonde Mähne ergraut. Hinlei schießt die erste Begegnung mit ihm in den Kopf. Damals, vor 7 Jahren. Er war ein Berg von einem Mann. Der doppelte Schicksalsschlag hat ihn gerichtet. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau jetzt noch die einzige Tochter vom Erdboden verschluckt. Nur ein Monster steckt sowas weg. Svina dreht sich um und kauert nun auf dem Boden. Mit beiden Händen verbirgt er sein Gesicht. Kleine grunzende Schluchzer sind zu vernehmen. Auch Jena und Bartgara lassen ihren Tränen freien Lauf. Opa Willi ist auf seinen Knien. Die Natur zeigt sich grausam schön. Vögel zwitschern an diesem herrlichen Maienabend, ein klares Rinnsal plätschert friedlich. Letzte wärmende Strahlen des Indi färben die wilde Landschaft blutrot. Xxi Zusammenführung im Palast ihrer Majestät Hypatia der Ersten, ist dessen Hausherrn innerlich etwas am Sprudeln. Dies ist mehr als verwunderlich, bei ihrem beachtlichen Level Abgestumpftheit. Heute also will sie ihren einzelgängerischen Sohn verwandeln. Immerhin soll er ihr doch einst auf den Thron folgen, sogar an der bisherigen Ordnung vorbei. Seit nunmehr 6 Jahren ist ihr Umsturz in Planung. Ein Wimpernschlag in der Reihe derer von Westar, stolze Regenten und Regentin des Königreichs der Tausend. Jetzt aber, durch diese Heirat, wird das Volk sie umarmen wie einst, als ihr Mann Antonin Ida Auserwählte des Gremiums wurde. Zumindest ist dies in ihren Gedanken so. In Wahrheit hat sie längst jeden Kontakt zu den Normalsterblichen verloren. Tatsächlich umgibt sie sich nur mit getreuen Funktionären, die ihr nach dem Maul reden. Kritik seitens Bafel Rebelkov? Ausgeschlossen. Schick sieht sie aus. etwas zu kantig vielleicht, trotzdem jünger als ihr tatsächliches Alter. Fast könnte man von Verschwendung reden, doch wer sollte nach Antonien kommen? Unmöglich auch nur daran zu denken. Leise raschelt ihre Münzkrone, als sie einen privaten Speisesaal im Ostflügel ihres Palastes betritt. Die Tafel ist bereits festlich geschmückt, aber verwaist. Nur ein einziger Gast verliert sich am Oval des Festtisches. Eine hübsche junge Frau, ein Teenager mit langer blonder Mähne ist der einzige Gast. Was nimmt die sich raus? Anstatt ihre Königin zu begrüßen, schaut sie abwesend vor sich auf den Tisch. Plötzlich bricht sie zusammen. Sagt vom Stuhl. Hypatia spricht in das Wimmern folgende Worte: Du hast deine Königin zu grüßen, wenn sie den Raum betritt, Domchen. Erst nun lässt sie den Knopf der elektronischen Handfessel los. Erwil und Baden rappelt sich auf und tatsächlich, das Unmögliche geschieht, sie blickt in Hypatias Richtung und nickt einmal wortlos. Ein sicheres Zeichen, dass diese Art der Lehre bereits häufiger praktiziert wurde. So ist es besser, murmelt Hypatia zufrieden. Sie fährt fort, heute also ist ein großer Tag. Du triffst deinen zukünftigen Gemahl. Ha! Eine Hochzeit ist was Herrliches, zwei Völker, mehr noch zwei Systeme unter der Krone vereint. Noxios hatte da wirklich eine hervorragende Idee. Evie wirkt desinteressiert. Steht sie unter Medikamenten? Ist ihr stolzer Wille mittlerweile gebrochen? Gibt sie sich dem Schicksal hin? Fragen über Fragen, während eine graue Person den Raum betritt. Es ist Harold Sylvester, Hypatias einziger Nachkomme und Hoffnungsträger an ihrer Gedanken. Zum ersten Mal sehen sie sich also Braut und Bräutigam. Hypatia hat in voller Absicht zuvor alle Bilder Harolds aus Evies Exil im Palast verbannt. Jetzt lehnt sie erstmalig in seine Richtung. Seltsam. Irgendwie ist es anders als erwartet. Er schaut geradewegs an ihr vorbei zu seiner Mutter. Guten Abend, Mutter. Liegt etwas Besonderes an? Fragt er erstaunt. Sein Blick schweift kurz zum seltsamen Gast. Wer ist das bloß? Hypatia klatscht vor Freude mit beiden Händen auf den Tisch und verkündet bestimmt: Lieber Harold, heute ist ein besonderer Festtag. Wir haben Zuwachs bekommen. Das nun folgende ist für Außenstehende sicher schwer verständlich. Es wird aber klarer, wenn man bedenkt, dass in einem uralten Adelsgeschlecht solche Deals an der Tagesordnung sind. Nun ja, zumindest waren sie das früher. Hypatia ist definitiv kein Untertan oder 0815. Für sie ist es das Normalste der Welt. Harold, heute stelle ich dir deine Braut vor. Ungläubig reißt der Angesprochene seine Augen auf. Evie hat, so scheint es, aufgegeben. Dabei ist sie hellwach. Passt genau auf. Die Königin erhebt sich. Sie ist etwas ungezogen, kommt von drüben, vom Indi. Sie ist vom Stamme der Urbevölkerung dort, der Parkinger. Sie streicht Evie für den Bruchteil einer Sekunde übers Haar. Damit ist sie Hinleis direkte Nachfolgerin, Harold ausgenommen. Königin hin oder her, die normale Evie würde wegen der herablassenden Worte ausflippen, doch die junge Parkingerin ist alles andere als gebrochen, sie ist schlauer geworden. Also lässt sie die Ansprache über sich ergehen. Falls sie dennoch Probleme machen sollte, einfach hier draufrücken. Hypatia hält die Fesselfernbedienung in die Luft. Harold, als alter Militär, erkennt sofort, um was es sich handelt. Fassungslos schüttelt er den Kopf. Hypatia übersieht es, Evie hat aufgepasst. Erstere übergibt ihrem Sohn das Gerät. Festlich sinniert die Regentin weiter: Wenn ihr euch erstmal verliebt habt, ist Frieden im Reich. Harold hält sich eine Hand an die Stirn. Hypatia hat eine andere Reaktion erwartet. Sie verschärft den Ton: Mein Sohn, dir ist doch die politische Dimension dieses Arrangements bewusst. Harold schreckt auf: Jawohl, Mutter, stammelt er pflichtgemäß. Was ein Schleimer, denkt sich seine Zukünftige. Das Essen gestaltet sich für die Beteiligten unterschiedlich. Evie bekommt kaum einen Bissen runter. Harold inhaliert fast. Er will anscheinend möglichst bald aus der Situation entlassen werden. Einzig Hypatia ist bester Laune. Amüsiert blickt sie zwischen den beiden jungen Leuten hin und her. Harold ist als erster fertig: Vielen Dank, liebe Mutter, für dein ausgezeichnetes Dinner. Ich habe noch viel zu tun. Studiere gerade für mein Examen der Militärtechnik am Alanis. Ich empfinde Ihr Arrangement als interessant. Ich empfehle mich. Vergnügt wedelt seine Königin mit dem Arm: Nimm sie mit. Sie steht zu deiner Verfügung. Drüben, In deinem Areal ist man auf sie vorbereitet. Harold hat keine Wahl. Er weiß, er wäre der Unterlegene jeglicher Diskussion. So antwortet er nur sehr wohl Mutter. Somit blickt er Evie an und murmelt: Kommen Sie mit. Misstrauisch blickt er wie in Richtung des grauen Prinzen. Diesmal schlurft er, beide Hände in die Taschen vergraben, vorweg. So läuft nun das neueste Paar durch den herrlichen Palast. Das geschulte Personal blickt weg. Es geht eine ganze Weile so. Evie hat keine Ahnung, wo sie sich gerade befindet. Harold kennt den Weg auswendig. Irgendwann, als Hypatia weit genug entfernt scheint, wird es der stolzen Parkhängerin zu viel: Du kannst vergessen, dass ich dich heiraten werde. Zischt sie nach vorn. Harold stoppt abrupt. Hat sie übertrieben? Zeigt er ihr nun, wer das Sagen hat? Ist er wie sie? Weit gefehlt, Harold fährt genervt herum, die Hände immer noch in den Taschen vergraben. Er sieht sie abwertend an: Hau ab. Verschwinde. Raus hier. Mit diesen Worten schmeißt er ihr die Fernbedienung der Elektrofessel vor die Füße. Ich bleibe, denkt sich Evie und Baden, als sie den grauesten Teenager eines gesamten Sonnensystems verwundert nachschleicht. Xie aus dem Taktgebrüll an vielen Stellen, also im alten Stammsystem des Reiches. Die außergewöhnlichste davon ist der Kopf eines alten Generals im jungen Rebel Cove. Dieser verflixte sportive Rumpf macht mehr Probleme als erwartet. Der graue Parfüll im Innern steht, trotz ärztlich verordneter Abstinenz, den ganzen Tag unter bewusstseinserweiternden Drogen. Er hatte keine Wahl, ohne die Transplantation wäre er schon unter der Erde. Sein aufgedunsener Leib war am Ende. Gleichwohl war seine Operation die erste ihrer Art. Noxios hat ihn vor eventuellen Nebenwirkungen gewarnt, absolute Enthaltsamkeit und einen gesunden Lebensstil verordnet. Bis auf das psychologische Rauschen, welches Rebel Cove gekonnt verschweigt, halten sich die neuen Problemchen ja auch in Grenzen. Die Optik, sein Auftreten leidet ein bisschen. Damit kann er leben. Eine Fehleinschätzung. Menschen sind optische Wesen und exzellente Beobachter. Jede Schwäche wird erkannt. Wäre er kein furchteinflößender General, so ginge er mittlerweile als Witzfigur durch. Da ist zum einen seine dünne Fiepsstimme. Die Stimme eines 21-Jährigen. Dann ist da sein verschobener Gang. Die jungen Beine laufen asynchron vor ihm davon. Mit rudernden Bewegungen der Arme versucht der gestresste General den Ausgleich. Ein Versuch, der nur halbwegs gelingt. Ein dekadentes, starrsinniges Altwin in einem jugendlich dynamischen Körper ist eine Abnormität. Letzterer ist viel zu wach, um sich früh zu betten. Deshalb brütet der doppelte General bis spät in die Nacht neue Verordnungen aus. Seine Hyperaktivität übersteigt selbst die Leistungsgrenze der persönlichen Assistentin. Nach den friedlichen Ruber sind mittlerweile die Emil zu seinen Lieblingsfeinden aufgestiegen, mit oberstem Segen. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, ihnen ein reinzuwürgen. Seit sein oberster Befehlshaber, Ihre Majestät Hypatia I, erwähnt hat, die Befugnisse dieser Minderheit zu beschneiden, ist er mit Feuereifer dabei. Die Spezialisten der Nahrungsmittelgewinnung und Veredelung halten eine Schlüsselposition inne. Das Reich hat zu lange zugesehen. Freilich komme ursprünglich war man froh, jene unliebsame Aufgabe elegant abzuschieben. Keine der Herren Menschen arbeitet heute mehr in dieser Industrie. Nahrungsmittelgewinnung ist nun mal ein trauriges Geschäft. Seit Jahren steigt, dank der Alliance vom Ex, der Anteil pflanzlicher Produkte am Gesamtverbrauch. Etwa die Hälfte des Restes wird auch bereits ohne Lebenden wird in Nährlösung gezüchtet und vollautomatisch geerntet. Doch wer läuft schon gern durch endlose Gänge zuckender Muskeln? Je moderner eine Gesellschaft wird, umso mehr wird das Unliebsame ausgeblendet. Ein Problem auch für den treuen Generalmajor. Da sind diese unkontrollierten Zuckungen der linken Gesichtshälfte. Sie sind das Letzte, was ein zackiger Militär gebrauchen kann. Besonders offensichtlich wird sein neuer Makel unter Stress. Gut für Rebel Cove seine Untergebenen parieren. Ein falscher Blick, und es ist vorbei. Strafversetzungen rüber ins Indie-System, eventuell sogar bis raus auf den Äther, sind ein hervorragendes Druckmittel, Helga Rottweils blaue Briefe gefürchtet. Aber in Gegenwart der Königin? Wie sieht es da aus? Hier ist er selbst der Befehlsempfänger. Rebel Cove ist überfordert. Wenn es zu schlimm wird, hält er sich schützend eine Hand vor den Mund. Dabei verfolgt der doppelte General in seinem Innersten längst eine geheime Strategie gegen jedes Protokoll. Weil dies nach allen Regeln der Kunst undenkbar ist, zeigt er seine wahren Absichten keiner Menschenseele. Selbst Helga hat keinen blassen Schimmer. Trotzdem wird der junge Mann um ihn mutiger. Ein adrettes Aussehen gepaart mit langjähriger Erfahrung und Linientreu sind schlagende Argumente. Immerhin ist er ein entscheidender Kopf der Revolution. Er war es, der sie vor 6 Jahren ins Rollen gebracht hat. Sie wird es ihm danken. Alle werden ihm huldigen, endlich. Er kann nur gewinnen. Bei der nächsten Gelegenheit wird er zuschlagen. Xie fatales Geständnis Rebellkopf wuselt und wird, einmal mehr, als er mittlerweile jeden Schatten als persönliche Bedrohung wahrnimmt. Irgendwann muss sie doch erhofft so sehr auf seine nächste Audienz. Dann sind sie zu zweit und herrschen in Frieden. 1+ Rebellkopf ist der Masterplan. Es klopft an der Tür. Eine staubige Person betritt sein Arbeitszimmer. Helga Rottweil erscheint strahlend in blöder Demutshaltung. Hochwohlgeborener General, meine Verehrung. Ich überbringe hiermit eine persönliche Einladung. Durch diesen ersten Schleim reicht sie ihrem Chef einen Brief. Das imperiale Siegel ist zu erkennen. Der Generalmajor nimmt das Schriftstück entgegen. Vielen Dank, mein Kind. Du kannst dich zurückziehen. Lächerlich, wie der größtenteils 21-jährige Twin seine Oma hinausscheucht, für letztere scheint dies allerdings völlig normal zu sein. Sehr wohl entgegnet sie und zippt sich duckmäuserisch zurück. Gespannt öffnet der einsame General seinen Liebesbrief. Aha, hier ist sie also, seine große Chance. Er wird vorbereitet sein. Die persönliche Einladung Taktikkönigin Hypatias der Ersten ist eine gewaltige Ehre. Heute also, nach all der Zeit, die Chance seines Lebens. Rundum erneuert, frisch und schick macht er sich auf ihr gegenüberzutreten, seiner persönlichen Königin. Das Ambiente im militärischen Besprechungsraum ihrer Majestät ist alles andere als romantisch. Hier brennen keine Kerzen, rote Herzchen fehlen noch. Dennoch strahlt der Raum intensiv nach Macht und Glanz, denn da hinten auf einem Thron sitzt auch sie bereits, Hypatia die Erste, absolute Kraft eines Zwei-Sterne-Systems. Innerhalb der nächsten x Lichtjahren kommt dieses Schauspiel nur exakt einmal vor. Gut, zu zweit allein ist auch was anderes. An der Wand aufgereiht stehen insgesamt 4 Gardisten der persönlichen Leibwache ihrer Majestät. Die Kernmann vernachlässigen, das sind für den forschen, verdrehten Buffel-Familienmitglieder. Stumme Zeugen. Sein Herz zerspringt, sie sieht ihn an, sie da Rebellkofchen. Pünktlich sind sie, immerhin. Liebt er diese Verniedlichung? Überhört er sie? Der General ist hin und weg, meine Königin, seine Verehrung. Quackt er ihre Dekrete gegen, diese Puncher sind und werden bereits, also in Umwandlung. Ausgeführt, brillant. Er hält sich eine Hand vor die Backe. Ja, ja, entgegnet sie gelangweilt. Etwas anderes scheint sie mehr zu interessieren, ist irgendwas mit ihrer Hand. Ja, meine Königin, nein, Rebellkopf streicht sich das Kinn. Dann eben der Antrag mit zuckender Backe. Kein Problem. Jetzt ist die Zeit zum Angriff gekommen. Hypatia hat eine private, mitfühlende Frage gestellt. Ihre Majestät, meine Gebieterin, wir könnten das alles verstärken. Unsere Kräfte bündeln. Hypatia setzt ein ungläubiges Gesicht auf, wie? Fragt sie argwöhnisch. Wenigstens ist ihre Langeweile temporär verflogen. Rebellkopf schluckt nun, meine Königin Hypatia, ich habe da an eine persönliche Allianz gedacht, doppelte Macht unter imperialem Banner. Der endgültige Durchbruch, das strahlende Volk. Der alte Rebellkopf grinst sieges gewiss Richtung imperialer Krone. Was für eine Rede. Sie wird verstehen, die ultimative Fusion einsehen. Sein Gegenüber ist amüsiert, Rebellkopf, sind Sie besoffen? Rebellkopf hat eine völlig andere Reaktion erwartet. Hastig sieht er sich um. Stumm und teilnahmslos steht sie um seine Garde. Sie sind allein. Der recht adrette General holt tief Luft. Es gibt Hässlicheres als ein junger Militär in Uniform. Kraftvoll blickt er das Objekt seiner Begierde an, meine Königin, ich liebe sie. Hypatia die Erste zuckt zurück. Sie vergewissert sich, dass ihre Leibgarde am vorgesehenen Platz steht. Sie schnippt mit dem Finger. 5 Augenpaare sind nun auf sie gerichtet. Sie deutet mit ihrem Zeigefinger auf eine schwankende Person in ihrem Sichtfeld.

Erstens, die Exekutive steht vor ihm. Er hat einen direkten Befehl erhalten. Zweitens, die Armee wird kooperieren. Die Wasch- und Bügelzeiten sind vorbei. Die geplante Aktion gegen die dritte Spezies im Reich, nach den Parkingern aber vor den Ruber des Trümer, dient der Herrenrasse. Letztens, das Königreich der Tausend befindet sich vor der Auflösung, im Krieg. Es geht um die Implementierung der klassischen Thronfolge. Da ist Herr Rolf der rechte Mann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Noctus denkt hier auch an die bevorstehende Hochzeit, dieser strategischen Unterwerfung der Parkinger. Er fragt zaghaft nach, sie wissen, dass unsere Allianzen dünn sind. Ich nehme an, bei dem taktischen Bündnis rüber nach Bartrime ist alles in Ordnung. Darauf hat Hypatia spekuliert. Sie strahlt, die verstehen sich prächtig. Stellen Sie sich vor, Diesel und Baden wohnt schon drüben in seinem Flügel. Alles läuft nach Plan. Direkt nach dem erfolgreichen Angriff wird die Hochzeit des siegreichen Piloten verkündet. Hypatia besänftigt, wir lassen diese Minderheit ja am Leben. Die beruhigen sich schnell wieder. Ich will hier nur ein Exempel statuieren. Deren Wasserwelt kann mir gestohlen bleiben. Noctus nickt anerkennend. Nach der Deklaration des neuen Reiches wird ihr Premier vorgeladen, muss hier erscheinen. Die werden Spezies zweiter Wahl. Genau wie die Schweine des Trümer. Diese Sprache gefällt dem Mediziner. Wieder einmal setzt sich die Evolution durch. Hypatia beendet die Unterredung wie folgt ihre primäre Aufgabe. Herr Generalmajor, ist nun rüber zum Kronprinz zu eilen und ihm meinen Plan zu erklären. Selbstverständlich unter größter Geheimhaltung. Der Angesprochene salutiert. Heute Abend geht die Meldung ihrer Personalie raus. Besprechung der Zellen dann Anfang nächster Woche. Die Unterredung ist beendet. Sehr wohl, meine Königin, vielen Dank. Mit Stolz nehme ich meine neue Verantwortung an. Generalmajor Puff. Dr. Theodos Noctus verneigt sich tief und begibt sich auf den Weg zu seinem neuesten Patienten, dem jungen Herold von Vesta. XXV-König für einen Tag, irgendwas hat sich geändert am farblosen Gemütszustand ihres Zukünftigen seit diesem seltsamen Arztbesuch. Erwil und Baden ist eine exzellente Beobachterin. Seitdem jährliche Kontrolluntersuchungen für alle Parkinger vorgeschrieben sind, ist das Bild des Doktors in der neuen Welt bestens bekannt. Herold von Westarp läuft nervös auf und ab. Er ist in Gedanken versunken. Da ist was, das ihn plagt. Nun, Erwi, die Auserwählte, lebt zwar tatsächlich in seinem Flügel des königlichen Palastes hier in Lyperer, aber mehr als Blickkontakte gibt es bisher kaum. Herold ignoriert sie weitestgehend. Erwi ist darüber erstaunt. Findet er sie etwa hässig? Sie ist doch sehr hübsch. Nein, es gibt einen anderen Grund. Die entführte Prinzessin tappt hier jedoch im Dunkel. In Wahrheit späht der graue Kronprinz doch bei jeder Gelegenheit verstohlen in ihre Richtung. Da hasst nämlich Erwi nach außen hin nur wegen der unglaublichen Bevormundung seitens seiner Mutter, Königin Hypatia der Ersten. Gerade so, als ob er selbst zu blöd sei, eine Freundin zu finden. Ja, sie geht ihm brutal auf den Geist, die Alte. Eine völlig normale Abwehraktion. 5 Minuten später lehnt die junge Erwil und Baden erneut in seine Richtung. Keinerlei Verbesserung, er dreht immer noch fleißig Runden. Die junge Parkingerin weiß, dass Herold sich von allein nie offenbaren würde, deshalb beschließt sie, zu ihm rüberzugehen. Sie tippt ihm von hinten auf die Schulter, was ist denn los? Fragt sie neugierig. Herold dreht sich um. Die beiden sehen sich an. Keinerlei Antipathie ist in ihren Blicken zu erkennen. Als sei er gerade erwacht, fragt der junge Prinz wie, naja, du läufst schon seit einer Viertelstunde im Kreis, warum übst du einen neuen Gardetanz? Brauchst du eine Tanzpartnerin? Was? Nein, antwortet Herold. Aber zum Lachen ist ihm wenig zumute, es ist wegen meiner Mutter. Erwin nickt. Wir haben also einen gemeinsamen Feind, denkt sie sich. Was für einen Blödsinn hat sie sich denn diesmal ausgedacht? Fragt Erwin forsch. Harold sieht fast beschämt zur Seite, doch diesmal geschieht etwas Sonderbares. Er ist bereit, sich zu öffnen. Recht beachtlich, er tut dies nie, selbst in Gegenwart seiner Pseudo-Freunde. Im Grunde seines Herzens ist der 18-Jährige recht einsam. Thron konnte er noch nie leiden, und Gestalten wie Kalk bei Gorzitzka spielen nun mal Klassentiefe. Harold ringt mit sich. Darf er es sagen? kann er ihr vertrauen. Von Abby geht keine Gefahr aus. Sie ist, streng genommen, seine Gefangene. Er gibt sich einen Ruck. Meine Mutter möchte, dass ich einen Angriff auf die Volkskammer der Emilt oben auf dem D-Max, auf Bahirafli, bestöhnt er. Abby ist entsetzt. Sie weicht einen Schritt zurück. Warum das denn? Spinnt die jetzt völlig? Dies ist eine direkte Beleidigung seiner Mutter, aber auch die eines gemeinsamen Feindes. Letzteres überwiegt, sie möchte ein Exempel statuieren. Sie wieder auf Linie bringen, antwortet Harold. Abby schüttelt den Kopf. Glaubst du, die lassen sich das gefallen? Das wird den Krieg ausweiten. Die Gewalt wird zunehmen. Selbst meine Leute, es ist militärisch saublöd, unterbricht Harold. Für eine Sekunde herrscht Funkstille. Harold verliert normalerweise nie die Kontenance. Die junge Parkingerin rappelt sich als erste wieder auf. Zeit zum Angriff. Längst schon hegt er wie Sympathien für diesen missverstandenen einsamen jungen Mann. Seine jüngste Offenbarung bestätigt sie noch mehr. Er ist ein guter Kerl, kein Verbrecher. Ihre eigene Entführung geht allein auf das Konto seiner Mutter. Niemals hätte Harold zugestimmt. Die Alte gehört weg, sagt sie geradeaus. Eine Fehlentscheidung nach der anderen. Sie ist schuld am Krieg. Die beiden blicken sich an. Entsteht hier eine mächtige Allianz. Eine, die stärker ist als die Königin höchst selbst. Eine, die niemand auf dem Plan hat. Harold schweigt. Abby stellt klar, hör mal, Harold. Es soll auf keinen Fall so sein, dass ich die Supertrolle bin, die dir sagt, was du zu tun hast. Ich bin weder die eine noch die andere im Hintergrund, die am mächtigsten ist und alle Fäden in der Hand hält. Harold senkt seinen Blick. Du hast die Macht, Harold. Viele Leben stehen auf dem Spiel. Das Schicksal einzelner ist schlicht weniger wert. Zumal sie die Geister selbst gerufen hat, du weißt, es wird immer schlimmer werden. Abby hat Tränen in den Augen, als das Unmögliche geschieht, sie umarmt ihn. Harold ist überwältigt. Noch nie hat ihn jemand gedrückt. So nimmt auch er seine Prinzessin kurz in den Arm. Zwei recht feuchte Augenpaare sehen sich an. Dann dreht sich der adrette Prinz um und wendet sich wortlos zum Gehen. Für einen Moment denkt er wieder daran, ihn aufzuhalten, aber hier steht der Frieden im Reiche auf dem Spiel. Sie schließt die Augen und hält sich eine Hand vor die Stirn. Sie harrt der Dinge, die nun kommen werden. Schick sieht er aus in seiner Gardeuniform. Wie immer hat er seine linke Hand in der Hosentasche vergraben. An seiner rechten Flanke blitzt der fernöstliche Säbeldolch aus seinem Schaft. Die Diener nicken stumm, als der stattliche Prinz durch seinen Palast schreitet. Er weiß, wo sie sich um diese Zeit aufhält. Unten in den Palastgärten wird sie ihren 5-Uhr-Tee einnehmen. Wie immer allein. Die Gegenwart irgendwelcher Lakaien ist für sie unerträglich geworden. Zwei Leibgardisten salutieren und öffnen Harold die Flügeltür zum ausladenden Erker im unteren Teil des Schlosses. Da vorne in der Abendsonne erkennt er sie, seine ehemalige Mutter. Gedankenverloren blickt sie über Sündari. Die Anwesenheit eines lieben Gastes ist ihr verschlossen geblieben. Harold zückt seinen tausendfach gefalteten Säbeldolch. Dieses Kampfgerät geht durch Knochen wie durch Butter. In voller Klarheit sticht er ihr damit von hinten unter den Rippen hindurch hoch, direkt ins Herz. Noch im Rausziehen des Säbels sackt die Königin zusammen. Sie dreht sich und schlägt mit dem Hinterkopf auf den blank polierten Marmor auf. Was war ihr letztes Bild? Was verrät dieser Gesichtsausdruck? Überraschung? Erlösung? Stolz? Ihr letzter Gedanke wird ein Geheimnis bleiben. Harold säubert die tödliche Waffe mit einem Taschentuch und steckt sie zurück in den Halter. Wahrhaft majestätisch liegt sie da in hellem Blut, auf strahlendem Marmor im Sonnenlicht. Königin Hypatia die Erste ist tot. Ihre Einsamkeit hat ein Ende gefunden. Harold öffnet die Flügeltür von innen, wieder salutieren die Gardisten kurz. Der Königsmörder kommt immer aus dem innersten Zirkel. Von dort, wo jede Sicherheitsmaßnahme versagt. Festen Schrittes bewegt er sich zurück in seinen Flügel des Palastes. Seine besorgte Prinzessin wartet sehnsüchtig. Er schreitet auf sie zu und zieht seine linke Hand aus der Tasche. Er öffnet sie, das blutige Taschentuch erscheint. Er senkt den Kopf, Abby weiß es somit auch. Sie wischt sich eine Träne aus dem Gesicht, dann geht sie zu ihm. Sie herzen sich so, wie es nur die Liebenden können. Und einmal, ein einziges Mal hat sie einen König im Arm. viel Klettergadros. Die Stimmung ist getrübt hier in Südlüpperer, nach der Landung einer betagten Möwe. Auch während des Fluges waren ihre vier anwesenden Passagiere in sich gekehrt. Opa Willi hatte oben in Quitterseit die Bergungsaktion geleitet. Mehrere alter Weggefährten, von der Gerichtsmedizin bis zur nun verbotenen Parkinger Polizeistaffel, waren kurz darauf erschienen, um ihren traurigen Job durchzuführen. Alvins Tod ist und bleibt ein Schock, gerade für unsere drei jungen Helden. Bart Garer hält über das 1103 Netz Kontakt in die alte Welt, aber bis dato bleibt Evil und Baden wie vom Erdboden verschluckt. Die drei stecken die Köpfe zusammen und beraten sich Schritt, was unser nächster? Fragt jemand Bestimmtes. Gute Frage, Svino antwortet Hinlei. Hier in der Stadt sind wir richtig, um uns mit dem hiesigen Untergrund zu koordinieren. Es geht darum, wie wir das am geschicktesten anstellen. Bart Garer hält sich die Hand ans Kinn, ich schlage vor, wir gehen zurück zu den Linnaeus. Sie sind beide im U. Sie können uns am besten zeigen, wie wir zu den Unsen kommen. Ja, Autor ab dafür. Sphinisch ist sofort begeistert. Auch Hinlei findet die Idee toll, spontan meint er los, wir springen rüber. Das bringt uns auf andere Gedanken. Außerdem können wir so unsere Praxis mit den Klettergadros vertiefen. Mit diesen Worten zieht er das Hiebtech-Equipment aus seinem Rucksack, ebenso wie seine beiden Freunde. Sphinisch Galaktik ist voller Tatendrang. Lange hat er sich auf diesen Augenblick gefreut. Die Deckenaktion damals im Geschäft, das bekommt er heute besser hin. Opa Willi, der aufmerksam zugehört hat, knurrt dazwischen, habt ihr noch Munition? Ich gebe euch, was ich noch hab, mit. Seit dem Rauswurf komme ich nur noch schwer an das Zeugs ran. Bart Garer zieht die Augenbrauen hoch. Zu wach ist ihr noch die erste Schlacht mit diesen vollautomatischen Feuerwaffen im Gedächtnis. Wilhelm Rechtenberg kehrt zurück mit gerade mal 300er Kartuschen hier, für jeden eine. Geht sparsam damit um. Die drei Jugendlichen verstauen ihre Patronen am Colt. Danke, Opa Willi. Hähnlein schüttelt seine Hand, Zeit für uns zu verschwinden. Halt so hier die Stellung, okay? Und grüß Nano von uns, mein Patachara schon im Hüpfmodus. Die drei hauen ab, jumpen los. Sphinisch ist der experimentierfreudigste. Sieht ein Haus verlassen aus, so jumpt er dieses an und klettert mit seinen Quadros die paar Meter parallel zur Straße. Hinlei und Bart Garer sind begeistert. Kurze Zeit später haben alle drei es drauf. Der Navi ihrer Comms zeigt ihnen den Weg. Durch die dritte Dimension ergeben sich jedoch Abkürzungen. Los, über den Häuserblock Hinlei los, seine Freunde in eine Abkürzung. Die Quadros sind der Wahnsinn. Das Trio rennt quasi das Haus hoch. Svinow ist natürlich der Schnellste. Auf dem Dach jumpen sie die Länge des Wohnblocks, dann beginnt der Abstieg. Wie geht der eigentlich? Svino macht's vor, instinktiv springt er mit dem Kopf zuerst nach unten. Wie ein Panther auf Beutezug. Bart Garapetsch Abon versucht zuerst die sicherere Variante rückwärts, schon bald jedoch dreht sie sich in ihrem Abstieg um und macht es nach der Svino-Methode. Superschnell kämpfen sie sich so durch das abendliche Lüpperer. In der Stadt selbst verzichten alle dann jedoch auf ihre neuen Quadro-Kunststücke und ziehen es voll normal zu hüpfen. Es fällt einfach weniger auf. Tatsächlich kommt ihnen sogar der ein oder andere junge Jumper entgegen. Bald ist Andras Fun Sportladen erreicht. Alles sieht normal aus. Bestimmt ist jemand da. Xxfi tödliches Zusammenspiel unserer drei Helden, nehmen die Sprungfedern unterhalb ihrer Füße ab und stecken sie an ihre Gürtel. Doch irgendwas ist heute anders. Normalerweise hätte Butti längst die Tür geöffnet. Heute ist sie verschlossen. Svino blickt sich um. Sofort ist Bart Garer alarmiert, irgendwas ist oberfaul. Haltet die Patronen und Springfedern bereit. Raunt sie ihren Freunden zu. Ich hab den Sicherheitscode. Ich werde versuchen, die Tür damit zu öffnen. Sie beblinzelt ihren Kopf komisch. Die Verschlüsselung hat sich geändert. Warum sollte Andra das tun? Okay, dann eine Stufe härter. Sie zückt einen Schlüssel. Hinlei macht große Augen, wo hast du den her? Fragt er erstaunt. Svinow macht seinen berühmten Rundmund. Naja, ich bin Diplomatin. Warum soll ich euch Jungs immer alles erzählen? Fassungslosigkeit bei den beiden anderen. Normalerweise erzählt sie doch immer alles. Ja, ich hab mir den Schlüssel besorgt, kurz vor dem Flug zu Opa Willi. Entschuldigung. Jetzt gehen wir rein, aber aufpassen, irgendwas liegt hier im Argen. Dreimal Klick. Sie zücken die Colts und montieren die Hunderter. Bartgara öffnet die Tür. Sie betritt einen verlassenen Laden. Es ist schmrig, nur die Notbeleuchtung brennt. Irgendwo muss er doch sein, der treue Botti. Sie fragt in die Stille: Botti, bist du da? Drei Examil-Einheiten erwachen zum Leben. Bartgara schreit wie am Spieß. Einer der namenlosen Angreifer zieht seine Waffe vom Rücken. Hindler und Zwinne sind zur Stelle. Sie konzentrieren ihr Feuer auf seine verwundbarste Stelle unterhalb des Kopfes. Gemeinsam zerstören sie ihn. Mickel sei Dank. Er hat sie über die Schwachstelle der Maschine aufgeklärt. Die beiden anderen ändern ihre Taktik. Sie wollen die Eindringlinge nun schnappen. Raus hier, und montiert die Federn, ruft Hinlei in das Chaos. Sie stürmen hinaus, dicht gefolgt von ihren gefährlichen Verfolgern. Sechs Federn klicken. Hinlei und Zwiener verbauen ihre letzte Patrone. Sie flüchten, die Jagd beginnt. Rauf auf die Häuser, in den Bankenbezirk, ruft Hinlei. Sie springen das erste Haus an und klettern die Fassade rauf. Einer der Bootshunden feuert, doch zu spät. Die drei haben das sichere Dach erreicht. Unter Hinleis Führung beginnen die drei zu jumpen. Sie nehmen Anlauf und hüpfen direkt auf das Nachbargebäude. Wo sind die Boots? Keine Zeit. Zum zweiten Mal springen sie wie Raubkatzen ein Gebäude herunter. Sie sind nun im Bankenviertel. Die Bauwerke wachsen rasch. Mist, da um die Ecke kommen sie geschossen. Ihre Todfeinde. Zwei Boots im Jagdmodus. Also rauf aufs nächste Haus. Das Unglaubliche passiert. Diese Examiles können auch klettern. Sie krallen sich dabei mit Brachialgewalt in den Beton. Einer ist unglaublich gut. Schneller als Bartkara. Zwinger, der Oberste, bemerkt dies im Augenwinkel. Todesmutig lässt er sich fallen und trifft den Boot am Kopf. Er verliert den Halt und stürzt 50 Meter in die Tiefe. Er zerschellt auf dem Asphalt. Irgendwas in ihm funktioniert noch. Verzweifelt versucht er, den Stummel, der mal sein Arm war, zu bewegen und quasi mit dem Phantomarm die Zellpersonen abzuknallen. Doch er ist Geschichte. Seine erbärmlichen Zuckungen werden langsamer. Seine Lichter gehen aus. Der letzte Boot greift nun Zwienhübsch direkt an. Schwierig hier zu zielen. Der arme Zwiener verfeuert so seine letzten Kugeln sinnlos. Immerhin, er hat den Roboter an der Peripherie erwischt und somit wertvolle Sekunden gewonnen. Er hastet das Gebäude empor. Raus aus dem Distrikt, ruft Hinlei. Wir verstecken uns. Sie werfen sich das Gebäude herunter. Doch der letzte Boot ist ihnen dicht auf den Fersen. Glas zersplittert, Beton bricht aus der Fassade, als sich die Kampfmaschine irgendwie Richtung Boden krallt. Wohin nun? Raus, nur weg. Dort hinten war doch der alte Schrotthändler. Der letzte, der sich geweigert hat zu verkaufen. Da kann man sich prima verstecken. Wenn er kommt, mach ich ihn platt, denkt sich Hinlei. Mir nach schreit er in höchster Not. Sie hüpfen über den Stacheldraht auf das Gelände des Schrottplatzes. Wie erwartet ist auch für ihren Angreifer dieser Zaun kein Hindernis. Jetzt oder nie. Hinlei und Bartgara zücken ihre Colts. Gemeinsam versuchen sie, die Maschine auszuschalten. Doch dieser hat gelernt, weicht aus. Kugeln schlagen in ihre linke Schulter, andere in den rechten Fuß. Es sieht so aus, als ob ein Arm nun gelähmt ist, humpelt er. Doch Hinlei und Bartgara geht die Munition aus. Sie haben keine Patronen mehr. Verzweifelt schleudern sie ihre Colts auf den Boot, dann jumpen sie los. Falsche Richtung, ein Riesenfehler. Der Schrotthändler hat aufgerüstet. Ein Gitter überspannt die etwas besseren Flügkas ganz hinten. Anscheinend wurden schon mal welche nachts rausgehofelt. In Krisenzeiten ist das Geld knapp. In diesem Käfig sind Sprungfedern. Und selbst die tollen Quadrossen los. Um wenigstens sicheren Stand zu haben, ziehen die drei ihre Federn ab. Was nun? Alles aus. Der angeschlagene namenlose Examil kommt angehumpelt und stellt sie. Mit dem rechten Arm zieht er seine Maschinenpistole vom Rücken. Unsere drei Freunde blicken sich an. Bartgara hat Tränen in den Augen. Sie weiß, was nun geschieht. Gleich drückt er ab. Gleich werden sie von Kugeln durchsiebt. Sie umarmen sich ein letztes Mal. Wenigstens sterben sie gemeinsam. So enden die Abenteuer von Prinz Henlei zu Westerburg, Bart Garapetsch Abonnenfin Hüsch Galaktik.